Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir einfach mal über Nintendo. Einfach über alles Mögliche von Nintendo. Konsolen, Spiele und so weiter und so fort. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meine zwei Co-Moderatoren eingeladen. Und zwar einmal den Luigi und den Bowser. Hey Jungs, wie geht's? Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches. Mario! Nein, es sind hier der gute Jürgen und der gute Markus. Hey, Servus. Hi. Ah, der war schön. Das war ein guter Anfang, hat mir gefallen. Bevor wir aber zu unserem Geramble über Nintendo kommen, was spielt ihr gerade? Markus. Einhörner. Ich ziehe mit Einhörnern gegen feindliche, psychische Psychopathen in den Krieg. Ich habe gerade ernsthaft verstanden, ich deale mit Einhörnern, aber gut. Das auch. Also ich deale mit so einem komischen blauen Ring. Und dann qualmen immer alle. Nein, nice. Unicorn Overlord spiele ich gerade rauf und runter. Sehr nice, sehr nice. Bei dir, Jürgen? Soul Aster, da hat der gute Stefan mich natürlich gebracht, wer auch sonst. Das sind Lügen, Täuschungen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Schönes kleines Dungeons & Dragons Oldschool-Rollenspiel, wo man seine eigene Party erstellt und die Welt erkundet als Abenteurer. Ein schönes kleines Ding. Krass. Ich spiele gerade Persona 3 Reload und bin begeistert. Ich liebe den Soundtrack. Ich finde den Soundtrack fantastologisch. Er ist so gut. Ich liebe ihn. Das Spiel ist allgemein großartig. Es ist Persona, die Persona-Soundtracks sind eh die besten, um sie einfach nebenbei zu hören. Es ist lächerlich, wie gut die sind. Und vor allem Persona 3 ist mein Lieblingspersona, deswegen, es ist halt geil. So, Nintendo, ihr habt bestimmt auch Nintendo-Konsolen besessen oder besitzt sie immer noch, je nachdem. Welche habt ihr denn gehabt, alle, wenn ich fragen darf? Ich besitze theoretisch jede einzelne. Du besitzt fast jede einzelne, würde ich sagen. Ich glaube, du besitzt nicht alle. Ja gut, ich besitze jetzt den Game Boy Micro nicht, aber ich habe halt den Advance. Okay. Ich kann auch anfangen, Markus, aufzuzählen, wenn du willst, aber das dauert. Besitzen tue ich tatsächlich sehr wenige, da nur die neuesten, ab der Wii. Gespielt habe ich auf nahezu jeder, bis auf GameCube, den habe ich geskippt. Da gab es einfach keine Games für mich. Gab ja kein Fire Emblem oder so, nee, hat es nie gegeben. Mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich habe besessen, habe ich das Super Nintendo, den dicken Gameboy von damals, die Wii, eine Wii U, eine Switch und einen Game Boy Advance und einen 3DS und einen DS und das war's bei mir. Die Sachen habe ich besessen. Wer Nintendo da draußen nicht kennt, seid ihr doof? Oder so? Ja, für die drei Leute, die nicht wissen, worüber wir reden. Ja, die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden. Das ist das, wenn ihr eure Mama erzählt von irgendwelchen Videospielen und sie sagt, Nintendo, weil für sie ist alles Nintendo. Das ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielekonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Spielekartenmanufaktur im Jahre 1889 gegründet und ist bis zum heutigen Tage eine sehr profitable Spiele- bzw. Videokonsole. Eine feste Größe in der Videospielwelt, ja. Absolut. Die Hauptkonkurrenten sind natürlich Sony und Microsoft bzw. PlayStation und Xbox. Bekannt für Nintendo ist natürlich die Marken Super Mario, Donkey Kong, Legend of Zelda und Pokémon. Das sind die Dinge, die am bekanntesten sind tatsächlich. Mit Abstand, glaube ich, ja. Mit absolutem Abstand, ja. Bei mir hat es damals angefangen, als ich erinnert ihr euch noch an die großartigen Werbungen damals, die es gab. Diese in den 90ern. Nintendo, I want it all. Das war's. Du meinst diese sehr aufdringlichen Kauf. Mhm. Ja, richtig. Wenn immer mit dem gleichen Sprecher im Hintergrund. Test. Immer. Ja, absolut. Oder Nintendo can was. Nintendo das, was Sega don't. Das war so gut. Die haben sie ja damals mit Sega hier im Clinch gehabt. Oder natürlich den legendären Club Nintendo Magazin. Richtig, das legendäre Club Nintendo Magazin. Was ich auch nie gelesen habe. Ich wusste, dass es existiert, aber ich habe es nie gehabt. Was ich auch nicht wusste, dass es das NES, also das Nintendo Entertainment System, damals bei uns auch in Deutschland gab. Ich habe davon nie gehört gehabt, bis ich irgendwann mal den Angry Video Game Nerd, damals hieß er noch Angry Nintendo Nerd, gefunden habe auf YouTube. Und der mir dann gesagt hat, ja, es gab dieses Nintendo Entertainment System. Oh, das kannte ich gar nicht, bis ich irgendwann mal in einem random Videospielladen diese Konsole entdeckt habe. Ich so, dieses Ding gab es auch bei uns? Interessant. da gab es, dieses Ding erschien im Jahre 1983 in Japan und bei uns in Europa 1986. Kann man sich heute relativ gar nicht mehr vorstellen, dass es 3 Jahre dauert, bis eine Konsole nach Europa kommt. Krass. Heutzutage nicht mehr. Relativ unbeliebt gewesen bei uns, das Ding. Es gab es wenig. Also haben schon Leute gekauft, aber es gab halt wenig. Lag, glaube ich, mitunter daran, dass halt gerade in Deutschland halt die ganzen Spielhallen halt nur ab 18 gewesen sind. Richtig, das war unter anderem eins der Dinger, ja. Es gibt zwei Versionen von diesem Teil. Es gibt einmal die Variante, die ihr kennt, mit diesem komischen quadratischen Controller, und es gibt auch eine Version, die heißt Family Computer der Famicom. Das ist extra nur in Japan erschienen, das Ding. Es ist rot, sieht aus wie ein Transformer, der kurz davor sich auseinanderzubauen. Sieht sehr interessant aus, das Ding. Können wir mal nachgoogeln. Für das Teil gab es interessante Games. Wenn man sich die heute anguckt, die Dinge könntest du heute auf jedem Handy spielen. Die Dinge kannst du heute auf jedem Handy vor 20 Jahren spielen. Die kannst du auf jedem Taschenrechner spielen. Richtig. Diese Famicom Discs, also diese Spielemodule, sahen aus wie große Disketten, und die hat man dann halt so dann da reingeführt und dann halt gestartet. Da konnte man zum Beispiel Sachen spielen wie Kirby's Adventure. Das legendäre Super Mario Bros. Donkey Kong Jr., Dr. Mario, DuckTales, zum Beispiel, Tetris, Prince of Persia. Oder auch die, wie gesagt, schon die Super Mario Bros. Dinger, richtig, Tetris sowieso und das natürlich die legendären The Legend of Zelda und Zelda 2 Adventure of Link. Beide in goldenen Cartridge, wie sie bei mir hier schön in der Vitrine stehen. Damn, Angeber. Ja, das wird im Cast noch öfter passieren jetzt. Jesus. Ich habe nämlich zum Beispiel auch Mega Man 3 habe ich auch original hier. Wow. Ja, ist ein paar Kröten wert, ist nicht schlecht. Bobble zum Beispiel. Oder Bobble. Habt ihr dieses Ding jemals gesehen oder irgendwas damit gespielt? Oder habt ihr das Ding mal gespielt? Ich habe Super Mario Brothers damals beim Kumpel gespielt gehabt, aber da kannte ich den Super Nintendo schon. Ich hatte den N64 auch, aber er hatte halt nur das NES, aber wir haben trotzdem Mario gespielt, weil Mario einfach geil ist. Richtig. Was ist mit dir, Markus? Hast du das Ding mal in der Hand Ich hab's in der Hand gehabt, ja. Ich habe tatsächlich Bobble mit diesen grünen und blauen Dinos. Ja. Bubble Bobble ist gespielt. Dann gab es noch irgendein anderes Ballon-Fighting-Game. Ja, ich erinnere mich an dieses Ballon-Fighting-Game. Wo du immer auf 2 oder 3 Ballons geschwebt bist. Hieß es nicht einfach nur Balloon-Fight? Ich glaube, es hieß Balloon-Fight, ja. Und ansonsten habe ich noch Adventure Island gespielt. Oh. Hupf und Springspiel. Einfach nur, weil es die Videothek hergegeben hat. Ich habe irgendwie alles, was die Videothek mir mit dazu gegeben hat, mal ausprobiert. Und ich glaube, am meisten gezockt habe ich, und das ist total untypisch für mich, World Cup. Ja, wenn es dabei ist. Brutalste Fußballspiel, das ich je gespielt habe. Du konntest alle umruppen, weil es keinen Schiedsrichter gab. Ja. Das ist so geil gewesen. Und du konntest von der Mittellinie aus mit Superschüssen Tore schießen. Das war richtig so Captain Tsubasa-mäßig. Oh, das war so geil. Übrigens auch noch bekannt für dieses System ist Ninja Gaiden 1 bis 3 und natürlich das legendäre Mike Tyson's Punch-Out. Punch-Out, das ist der Soundtrack. Oh. Excitebike, Castlevania, es gab schon geilen Shit auf diesem Ding. Ich habe dieses Ding nie besessen, nie gesehen. Wie gesagt, ich habe es über YouTube von dem Ding erfahren, habe es dann irgendwo random gesehen, dachte mir so, geil, das Ding gibt's auch bei uns. Und es gab einen Haufen Accessories für das Ding. Es gab eine Tanzmatte, die nicht funktioniert hat. Es gab einen Advanced Controller, der aussieht wie so ein Fighting-Stick. Es gab einen 4-Chord, was Nintendo schon immer konnte, waren Accessories. Und es gab natürlich den legendären Power Glove. It's so bad. Der später legendär bei Hackerman zum Einsatz kam. Ja, der legendär in dem Film The Wizard vorkam. Da wurde er nämlich unter anderem auch vorgestellt. Und wenn du den Film nicht kennst, das ist der erste Nintendo-Film, der je gedreht wurde. Da geht's um, das ist der Junge aus Wunderbare Jahre. Ist da mit dabei? Irgendwie sein kleiner Bruder will unbedingt nach Kalifornien, weil sie dort so ein Super Mario-Turnier haben oder sowas. Und unterdessen treffen sie irgend so einen Typen, der hat diesen Power Glove. Es ist Product Placement, the movie. komplett. Er ist ja, auch nicht schlimm. Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Er ist auch nicht gut. Die aber Hälfte der 80er waren reine Product Placements. Ja, aber was da vorgestellt wurde, zum allerersten Mal war Super Mario Bros. 3, weil das da aus irgendeinem Grund in dem Turnier gespielt wurde. Auf jeden Fall, das Ding kam davor. Da gab es noch Rob, diesen komischen Roboter, der nicht funktioniert hat. Der in Japan ein Riesenmaskottchen tatsächlich war von Nintendo. Ja. Kennt ihr den noch? Kennst du den, Markus? Also ich kenne ihn dann tatsächlich nur aus diesen japanischen Bewerbungen. Ich kenne ihn nur von Smash Bros. Ich habe ihn nie gesehen. Ja, Smash Bros. Das kommt da auch dann vorher, richtig. Der lief mit Batterien und der hat so komische. Du musstest irgendwelche Tasten eindrücken machen, da hatte so komische Discs hin und her geschoben und sowas. Schrott braucht kein Mensch. Aber nur ein Gag-Ding. Ja, war wahrscheinlich ein reiner Plastikbomber. Naja, da gab es den Zapper, natürlich für Duck Hunt oder Wild Gunman zum Beispiel. Hat eigentlich auch überhaupt nicht vernünftig funktioniert, das Ding. Außer wenn du auch eine Lampe gezählt hast, ist irgendwo. Wenn du ihn immer wieder runter und hochgezogen hast und geschirrt hast, hast du immer getroffen. Ja. Weil das mit Lichtsensoren funktioniert. Er war kompletter Bullshit, dieses Ding. Also was er halt konnten, waren halt wirklich Accessories pur. Es gab ein NES im neuen Design, das war so dieses amerikanische, da hast du dir das Cartridge oben reingesteckt. Das sah sehr, sehr weird aus, das Ding. Gefällt mir nicht das Design, um ehrlich zu sein. Nee, ich finde das auch, ziemlich hässlich, aber das ist halt das ich mag dieses die Lade aufmachen, das Spiel rein und es noch reinklicken zu müssen. Das ist so richtig schön Oldschool-Feeling. So klack, klack, klack. Das stimmt, ja. Dieses Teil war, wie gesagt, bei uns relativ erfolglos. Kann ich auch komplett verstehen. Dann gab es bei uns das Ding, was ich zu Tode gespielt habe und was ich bis heute liebe. Und zwar das Super Nintendo, das Super Famicom. Oh yeah. Bei uns in Deutschland am 15. August 1992. Jesus Christ. Kam der Gameboy nicht vorher? Nee, der Gameboy kam 94. Der kam doch Tetris für den Gameboy ist doch von 89. Aber erst der Gameboy dran? Warte mal. Ja. Ja, es war erst der Gameboy, der kam 1990 in Europa raus, stimmt. Echt, der klassische Gameboy war vorher? Ja. Der klassische Gameboy war vorher, stimmt. Okay. Ja, weil der kam Ende der 80er kam er in Japan und Ich glaube dann Anfang der 90er noch vor dem Super Nintendo kam er bei uns. Richtig. Weil ich habe halt SNES vor Gameboy gespielt, darum war ich jetzt tatsächlich... Ja, das haben viele von uns, weil viele von uns den Gameboy sich erst geholt haben, als dann Ende der 90er dann Pokémon rauskam. Aber da kommen wir tatsächlich zu. Ich habe den davor damals gehabt. Diesen fetten Gameboy, wo du 4 AA-Batterien reintun musstest. Mein Gott, das war eine... Ich habe den erst später gekriegt. Ich hatte den, glaube ich, wie alt war ich? Ich habe ihn zum 9. Geburtstag bekommen. Das heißt, es muss 1997 gewesen sein. Ja, ich bin so alt. Ich liebe dieses Teil, ich fand das super. Als ich ihn nochmal angeschmissen habe, habe ich mich gefragt, wie zur Hölle habe ich auf diesem Ding auch nur ansatzweise was erkennen können? Meine Augen. Mit diesem Grün in... Grün in Grün und Dunkelgrün. Grün, ja. Grün in Schwarz. Irgendwie sowas. Ja. Kein Wunder, dass ich eine Brille trage. Mit dem legendären Super Mario Land. Ja. Ja. Doch, was ja, mein ja. allererstes eigenes Videospiel gewesen ist. Super Mario Land 2, großartig, Kirby, Kirby's Dream Land 1 und 2. Ja, mit Kirby's Dream Land ist Kirby auch dann endgültig komplett durchgestartet als eigener Charakter, ja. Der absolut. Aber ich hab's abgefeiert, super. Kirby's Dream Land. Haben wir alle, allein der Soundtrack, das ist, glaube ich, einer der besten Gameboy-Soundtracks überhaupt. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, das Spiel, was unsere Mütter alle gespielt haben, Tetris. Oh ja. Wo unsere Mütter, und meine Mutter zumindest, hat damals immer meinen Gameboy geklaut, nachts. Und hat die Batterien leer gespielt und hat dann zu mir, und ich hab dann gesagt, warum sind meine Batterien leer? Dann hat sie dann mal gesagt, ja, hättest du weniger gespielt, wären die Batterien noch voll. Tja, bei mir ist das einmal passiert, dann habe ich meine Batterien mitgenommen. Ich dachte aber tatsächlich, meine Brüder zocken das immer leer. Du Frechdachs. Ja, hallo, das sind meine Batterien und ich krieg nur eine bestimmte Anzahl. Bei mir war es muss man im Haus halten. Bei mir war es meine Mama mit Tetris, die war süchtig nach Tetris. Das war der. Ich hab's nie nachweisen können, wer jetzt wirklich... Ja, es gab Unmengen an großartigen Gameboy-Spielen damals. Und natürlich die legendären irgendwie 100-in-1-Module, die auf jeden Fall absolut legit und lizenziert waren. Absolut legit und lizenziert waren, das ist selbstverständlich. Also ich bitte dich. Also die waren sowas von legal. Wenn du das Glück hattest, irgendjemand in der Schule dir eins davon gegeben hat, du hast dich wie der König gefühlt, weil du auf einmal so viele Spiele hattest. Oh ja. Aber ja. Ihr werdet wahrscheinlich nie erraten, was mein erstes Spiel auf Game Boy war. Kirby Streamer? Nein. Keine Ahnung. Eine Final Fantasy Legend Edition. Oh! Die keine Ahnung, wo mein Dad die her hatte. Mystic Quest. Damn. Genau, Mystic Quest, so hieß es. Aber es war, glaube ich, schon das Final Fantasy damit gemeint. Nein, das Lustige ist, das ist so anstrengend. Es sah zumindest sehr Final Fantasy aus. Nein, das Ding ist, es lief, in der Welt lief es tatsächlich, also es, von Mystic Quest gab es zwei Spiele. Das eine war Mystic Quest Final Fantasy. Deswegen ist aber eigentlich nur Mystic Quest und ist als Final Fantasy vermarktet worden. Das gab es, ich meine, für Super Nintendo. Und es gab das Mystic Quest für den Game Boy. Aber das Mystic Quest für den Game Boy ist eigentlich der allererste Teil der Seiken Densetsu, sprich der Mana-Reihe. Ja. Weil ich habe es irgendwie immer gedanklich bei Final Fantasy verortet. Ja, weil es auch mitunter als Final Fantasy vermarktet wurde, was aber Blödsinn ist, weil es eigentlich, also der erste Mystic Quest war einfach nur Mystic Quest. Weil die Amerikaner Idioten sind, haben sie dann noch Final Fantasy draufgeschrieben. Und wie gesagt, der Gameboy-Teil lief dann einfach weiter unter Mystic Quest, aber es war eigentlich Seiken Densetsu 1. Da spricht der Nerd. Der weiß ja, wieder was gelernt. Ich habe es nur so, wie ich es damals als Kind vermarktet bekommen habe. Ja, es ist halt der erste Teil der Mana-Reihe. Und dann kam der Secret of Mana und Secret of Mana 2 und so weiter. Also wenn ich hier ganz kurz eine elendig lange Liste mal ganz schnell unterbastle hier. wir haben also Spiele, die mir auffallen, haben wir Aladdin. Das war natürlich eins der wunderbaren und schwersten gottverdammten Games, die es überhaupt nicht. Ja, weil das auf Game Boy natürlich nicht sauber läuft. Ja. Ja, natürlich nicht, absolut nicht. Die Asterix und die Asterix und Obelix Games, die waren natürlich... Schöne Soundtracks, aber auch sag schwer gewesen. Richtig, ja. Es gab einen Haufen Batman-Games, die alle scheiße waren. Einen Haufen schlimme Spiele. Ein Haufen Schlümpfe spielt. Ich habe damals Schlümpfe 1 und 2 damals gehabt. Schlümpfe im Albtraumland habe ich gespielt, wie ein Blöder. Der Sound. Katastrophe. Es gab Babsi. Oh Gott. Babsi war noch nie gut. Es gab auch Sachen, die zum Beispiel in Japan rauskamen, wie Captain Tsubasa oder so weiter. Das würde ich aber auf dem Geber auch nicht nachholen wollen. Nee. Ganzen Castlevanias gab es zum Beispiel. Die Castlevanias, hört euch auf YouTube mal die ganzen Soundtracks davon vom Gameboy an. Es ist lächerlich, wie gut die Soundtracks von den Castlevania Games gewesen ist. Die sind aber brutal gut. Ja. Super. Die Soundtracks, ja, die Spiele sind nicht besonders gut gealtert wie die meisten Gameboy-Spiele. Dann gab es die großartigen Donkey Kong Games. Dazu gibt es, wenn ihr dazu mehr hören wollt, wir haben den Donkey Kong Cast gemacht. Die gab es, da gab es die Cartridge noch Geld, das weiß ich noch. Ja, ja, da unser allgemeines Fazit spielt sie einfach, weil Donkey Kong geht immer. Ja, richtig. Double Dragon gab es auch einen furchtbaren Film zu, warum auch immer. Wo sind das Double Dragon fand ich als Spiel damals sehr unterhaltsam. Ja, aber nicht für den Game Boy. Nee. Nee, nicht für den Game Boy. Ich glaub, aber die Double Dragon Spiele an sich sind fantastisch, da brauchen wir nicht drüber reden, Markus. Die Double Dragon Spiele sind geil. Also sie kommen auf jeden Fall, wenn wir über SNES-Games, die wir gezockt haben. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Was ich auch gerne gespielt habe, wenn wir zu Dr. Mario, fand ich auch gut. Ich hab's gehasst und meine Mom hat's geliebt. Ja, es ist ja streng genommen einfach das schwerere Tetris. Ja. Ich war auch zu doof für das Spiel als Kind. Die DuckTales-Games, großartig, bockschwer, beide absolut herrlich. Auch wieder Banger-Soundtrack, ja. Richtig. Das legendäre Moon-Theme, ja. Es gab natürlich die Final Fantasy Games, also halt Final Fantasy Adventure, dann Legend 2, die alle eigentlich nichts mit Final Fantasy zu tun haben, aber das Saga-Games sind. Genau wie Final Fantasy Legend 3. Aber Saga 3. In meisten Fällen steht Final Fantasy drauf. Ja, die haben halt für den Westen Final Fantasy draufgeschrieben, obwohl es damit überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, weil wir Idioten sind, das ist furchtbar. Oh Gott, das Flintstones-Game, da erinnere ich mich auch noch dran. War schlecht. Ja, es gab unaussprechbar. Es gab eigentlich zu allem, jedem Cartoon, den es jemals gab, gibt es auch ein Gameboy-Spiel. Ja, komischerweise, warum auch immer. Auch also Nintendo hat es das waren die 90er, das war generell die Zeit der schrecklichen Plattformer. Es gab zu allem einen Plattformer, egal ob es zur Serie gepasst hat oder nicht. Home Alone 1 und 2. Wo wir beim Angry Video Game Nerd waren, ja. Ja, fantastisch schlecht, Alter. Unglaublich. Es gab halt wirklich jede Menge Shit. Es gab James Bond Games, gab es die nur in Nordamerika rauskamen, zum Beispiel. Die Pokémon Games. Die Pokémon Games, das verstehe ich, wenn du auch über Pokémon die einen unaussprechbaren, bis heute nicht nachvollziehbaren, also im Sinne von der Größe nicht nachvollziehbaren Hype hinter sich hergezogen haben. Ja. Weil Pokémon war ein Phänomen. Krass. Du kannst den Leuten heutzutage gar nicht begreiflich machen, wie Pokémon die Welt verändert hat. Nee. Es ist unglaublich. Es ist ja auch das Pokémon-Kartenspiel noch rausgekommen. Oh, ich liebe dieses Spiel. Das Trading Card Game für den Game Boy, es ist einfach nur gut. Es hat so süchtig gemacht. Du kannst es zwar leicht brechen, aber ja, es ist so gut. Aber es war so geil. Oh, aber ganz ehrlich, damals habe ich nicht begriffen, wie du es brechen kannst. Also ich auch nicht. Ich habe das auch erst viel später gelernt. Das ist, als ob ich als kleines Kind, oh, das kannst du ja voll leicht brechen. So ein Unsinn. Damals war ich auch noch nicht Internet auf der Jagd. Da war ich noch nicht auf der Jagd nach strategischen Kniffen wie, haha, wie muss ich jetzt was aufbauen, damit ich danach alles besiege. Ja, und was musst du tun? Du brauchst eigentlich nur Nocturne. Sobald du Nocturne und genug Energiekarten hast, hast du alles weggebombt, ohne Probleme. Genau. Ganz wichtig, Metroid 2 Return of Samus ist großartig, das ist danach drauf. Ja, für die Metroid-Spiele war ich damals viel zu blöd. Metroid auf Game Boy fand ich tatsächlich damals nicht so. Ja, Metroid 2 ist aber, da gibt es ein sehr kompetentes 3DS-Remake. Mhm, ja. Das stimmt, ja. Dann gab's ich war nur Metroid tatsächlich nie ein Fan auf einem Gameboy. Was ich damals hatte, war Paperboy. Paperboy? Ja, da hast du, mein Ziel war es immer, ich habe zwar Abzüge dafür gekriegt, aber mein Ziel war es immer, den Leuten die Scheibe einzuschmeißen mit dem. Das war mein Ziel in dem Game. Das ist so witzig. So wie Kinder so einen Quatsch halt spielen, ja. Ja, ich fand das so witzig. Ich habe stundenlang immer versucht, den Leuten die Scheibe einzuschmeißen mit den Zeitungen. Das war nicht großartig. Das hatte so einen komischen Judge Engel, so komisch seitlich von oben. Hast du gesehen, wie du mit dem Fahrrad... Ja, auf dem Gameboy so eine isometrische Perspektive ist immer eine geile Idee. Konntest unmöglich zielen, das war nicht möglich zu zielen in dem Scheiß. Deswegen habe ich dauernd versucht, entweder die Tür zu treffen oder das Fenster. Ach Gott, war das schön. Dürfen wir auch nicht vergessen für Gameboy. Zelda dürfen wir nicht vergessen, auf jeden Fall. Oh ja. Link's Awakening, ich hab's geliebt. Absolutes Legenden-Game. Das ist so nochmal, das wirklich gezeigt hat, was du mit dem kleinen Gameboy halt alles machen kannst. Ja, dass du wirklich so ein großes Abenteuer in Taschenformat haben kannst. Das weil war das Spiel, das Spiel, was Spiel ich ist. Durchgespielt habe, weil mir Pokémon weggenommen wurde. Nee. Dabei ist es länger als Pokémon, wenn man mal ehrlich ist. Um beiden, ja. Ach Gott, Pokémon war auch so gut. Es ist auch so geil gewesen, die rote Karte war rot, die blaue war blau, die gelbe war gelb, die goldene war gold, die silberne war silber, die Kristalle. Am schönsten war die kristallerne. Dieses türkise, glitzernde, das war so eine sexy Cartridge, mein lieber Herr Gesangsverein. Die habe ich leider nicht gehabt. Ich hatte die gelbe, die blaue und die silberne. Ja, ich hatte mit der blauen angefangen, weil mein Kumpel hatte die gelbe und der wollte unbedingt Vulpix. Also habe ich mir die blaue anstatt der roten geholt. Und dann hatte ich Vulpix endlich, dann hatte sich Vulpix in der Spielhalle gekauft. Der Penner. Das war schon der erste Fehler. Nee, stört mich ja nicht. Ich meine, die blaue zu kaufen. Ja, aber ich wusste, ich bekomme es zu Weihnachten und habe dann so 2 Monate, ich konnte 2 Monate teilweise nicht schlafen, weil ich nicht wusste, welchen Starter ich nehmen soll. Ja, bei mir war das... Ja. Bei mir bis war das Link-Kabel eingeführt wurde. Weil das Problem bei mir war halt folgendes. Ich mag Shigi so viel lieber als Glumanda, aber ich mag Glurak lieber als Turtok und deshalb konnte ich nicht schlafen. Bei mir war es schon immer klar, das Feuer zu nehmen, weil es das Schwerste für zumindest die klassischen Varianten war. Nee, damals war mir das wurscht. Weil du erst gegen den Steinorden und dann den Wasserorden hast. Nee, es war mir darüber habe ich damals nie nachgedacht. Mir ging es einfach nur darum, coole Pokémon zu haben. Ja, und außerdem war Glurak einfach das Geilste. Ich habe mich dann doch für Shigi entschieden, weil Shigi halt nun mal der coolste der 3 Starter ist. Aber ganz ehrlich, das war ein halbes Jahr, dass du das Problem hattest, dann gab es das Link-Kabel. Das hat bei mir gar nicht so lange gedauert. Weil ich habe am Heiligabend habe ich blau bekommen, dann habe ich rot von meiner Oma bekommen, dann am nächsten Tag. Und 2 Wochen später hatte ich Geburtstag und hatte die gelbe. Wow. Und weil ich gleichzeitig auf dem N64 Pokémon Stadium hatte, mit dem Transferpack, konnte ich hin und her tauschen, wie ich lustig war. Ja, mein Vater hat Pokémon gehasst wie die Pest. Er hat gesagt, das ist der größte Bullshit, den er jemals hier gesehen hat in seinem Leben. Deswegen braucht es mir nicht. Wo ich dann durch einen Random aus seinem bester Kumpel, dem sein Sohn war, irgendwie mein Cousin, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der die gelbe Version frisch gekriegt und hat mir die blaue überlassen. Ich kannte den Typen flüchtig, ich habe ihn vielleicht einmal alle 2 Jahre gesehen. Damit hatte ich die blaue Version und war happy. Wie sie halt irgendwann zurückgeben musste. Die gelbe Version habe ich mir damals Ewigkeiten später selber gekauft und habe. Wie viel schöner die Sprites einfach waren. Die silberne Edition habe ich mir damals gekauft. Silber ist heute mein Lieblingsteil. Nee, ich hatte damals Gold, mein Bruder Silber. Von den Gameboy-Teilen am besten gefallen hat mir tatsächlich inhaltlich Gold, aber von der Innovation her fand ich Gelb am geilsten, weil dir einfach dieses Pikachu permanent hinterhergelaufen ist. Ich bin tierischer Fan von Pikachu. So geil. Schon immer gewesen und ich liebe Pikachu. Ich finde das halt einfach knuffig, diese fette gelbe. Ja, das Geilste war, mein Kumpel hatte ja die gelbe Edition, habe ich ja gerade schon gesagt. Und dann, er wollte aber unbedingt Raichu haben. Obwohl, ich meine, wir waren damals Kinder, wir waren dumm. Sein Pikachu war schon auf Level 100. Das Entwickeln hat also gar nichts gebracht, theoretisch. Aber dann hat es mir rübergetauscht, weil es dann auf der blauen Edition natürlich ein normales Pikachu ist, habe ich es dann weiterentwickelt. Ja. Und hab's ihm dann halt zurückgegeben und dann lief es ihm halt nicht mehr hinterher. Und dann ist es so, dann hat er irgendwann geweint, weil sein Pikachu dann doch weg war. Bei mir war das hätte er lustiger. Sich nicht einfach einen Raichu von dir leihen können? Wir waren Kinder, wir waren dumm. Bei mir ist es auch viel lustiger. Ich habe mein Pikachu einfach rübergetauscht, habe es mit Sonnenbonbons vollgestopft, habe es zurückgetauscht und habe es mit Spielstand gelöscht. Es war noch viel, viel witziger. Ach ja, der ich habe meinen Spielstand immer selbst gelöscht, weil ich mir Sonnenbonbons kopiert habe. Der gute Sonnenbonbon-Trick, ach ja. Es gab, um weiterzugehen, es gab auch, aus irgendeinem Grund gab es dann auch in den 90ern die Idee, hey, kennt ihr diesen ultra extrem brutalen richtig kranken Film Robocop, wo einfach nur Gewalt ist ohne Ende. Ja, wie wär's mit dem Spiel für Kinder, für Gameboy? Machen wir drei Teile draus. Let's go. Wie Terminator und so ist so ein Schwachsinn. Ist ja mit Batman super. Theoretisch auch. Die Filme waren teilweise auch ab 16. Ja. Ja, aber Robocop ist halt ab 18 gewesen. Das war halt ja, Robocop ist noch viel extremer. Natürlich, um Gottes Willen. Es gab ja auch Terminator-Spiele für den Gameboy. Ja, und Rambo und was weiß ich noch alles. Ja. Dann gab es die Simpsons Games, gab's, die waren alle scheiße. Alter, die waren durch die Bank weg, komplette Grütze. Durch die Bank. Blach. Skate Games gab's jede Menge, selbstverständlich. Space Invaders, selbstverständlich, natürlich, ja, klar. Space Invaders. Es gab Star Trek Games, Star Wars Games, es gab die Star Wars Games für den Gameboy. Die müsst ihr euch mal, da müsst ihr euch mal YouTube-Video anschauen. Da stellen sich einen die Nackenhaare auf. Oh ja. Und dann natürlich die klassischen Super Mario Land, Super Mario Land 2, The Six Coins ist großartig. Mario Land natürlich dann. Super Mario Land hat einen der besten Soundtracks überhaupt. Klar. Wenn du unter Wasser bist. Und wenn du den Stern einsammelst, hast du auf einmal Cancan. Nur in dem Mario-Spiel. Nur in dem. Absolut großartig. Absolut super. Es gab Tennis. Ich hatte damals Super Mario Tennis. Es gab auch Golf. Es gab auch Golf, richtig. Ich spreche jetzt Golf aus, wie egal. Ich mochte immer das klassische Tennis für den Game Boy. Ja, es gab das grauenhafte Tom und Jerry Game. Natürlich. Grauenhaft. Ja, du sagst, es gab zu jedem Cartoon gab es ein Spiel. Ich hatte damals F1 Racing, das war cool. Wenn du, oh Gott, das weiß ich noch. Wenn du dann in die Kurve gefahren bist. Ja, das werde ich nie vergessen. So super. Ich hatte so ein komisches Excite-Bike-Game, wo du so Stunts machen konntest und so weiter. Und wenn du auf die Fresse geflogen bist, ist der deine Sprite-Typ. Ja, wir haben es als Excite-Bike gespeichert, aber es hieß, glaube ich, anders. Es hieß anders, ja, aber auf jeden Fall war es richtig cool. Ich weiß genau, welches du meinst. Es war also von links nach rechts und musst immer im richtigen Moment den Boost schießen. Genau. Das war das eine Spiel, was auf jeder dieser berühmten, auf jeden Fall 100% lizenzierten 100-in-1-Dingern war. Richtig. Das war, das habe ich mal gern gespielt gehabt. Ah, gute Zeit. Das war super, da hatte ich richtig Bock drauf. Ah, ja. Oh, das war schön. Das war super. Dann natürlich Bugs Bunny Spiele, die auch furchtbar waren, alle durch die Bank. Was für Scheiße wir damals gespielt haben. Bah. Ja, die haben halt wirklich zu jedem Comic, den wir im Fernsehen geguckt haben, oder Cartoon war es ja damals, nicht Comics. Ja, da hätte ich gerne in Japan gelebt, weil es gibt so viele Anime-Spiele, die natürlich nie außerhalb von Japan erschienen sind. Aber da kommen wir lieber beim Super Nintendo nochmal genauer dazu. Da gab es nämlich noch unendlich viel mehr. Ja, es gab ja auch andere Versionen von Game Boy. Es gab den normalen Game Boy, dann gab es den Game Boy Pocket, der einfach kleiner und dünner war. Der hatte aber einen großen Unterschied gehabt, der Pocket tatsächlich. Der war wirklich komplett schwarz-weiß, der war nicht mehr grün. Richtig, ja. Dann gab es den Game Boy Color in verschiedenen Farben, seit Pocket nur in verschiedenen Farben. Dann gab es dann irgendwann den berühmten Game Boy Advance. Oh yeah. Oh yeah. Den habe ich erst sehr viel später besessen. Der kam nämlich 2001 erst raus. Echt erst 2001. Das kam mir irgendwie später vor. Der Game Boy Advance war quasi ein Super Nintendo für die Hosentasche. Ja. Ja. Da hast du so viel geilen Scheiß gehabt auf dem. Oh Gott, hattest du so viel. Natürlich, ich muss es natürlich erwähnen, das absolute Legendenspiel Golden Sun. Natürlich muss ich es erwähnen. Selbstverständlich muss ich es erwähnen. Weil es einfach Final Fantasy für den Game Boy Advance gewesen ist, quasi. Und so, es ist so gut. Es ist so unendlich gut. Ich habe es gerade erst wieder gespielt. Es hat nichts von seinem Charme verloren. Es ist immer noch einfach fantastisch. Ja. Golden Sun ist großartig gewesen. Aber nur kurz für mich, dass ich auch in den richtigen Listen bei mir nachgucke, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Gameboy-Reihe, weil dann ziehe ich die mal kurz vor. Ja, wir bleiben jetzt erstmal bei den Gameboys. Passt. Nee, dann ziehe ich die nur kurz vor. Weil ich habe den Gameboy Advance habe ich ja sehr spät besessen. Den habe ich mir einfach so aus Jux gekauft. Eigentlich nur für ein Game, aber dazu kommen wir noch. Welches das wohl gewesen sein mag? Wenn man aber die ganz kleine Liste mal ganz schnell hier durchfegt, da haben wir großartige Sachen gehabt bei Advance wie Advance Wars. Die waren großartig. Jimmy Neutron Games. Ugh. Oh Gottes Willen. Pfui Teufel. Da gab es halt auch wieder diese Klassiker, es gab auch wieder einen Haufen Pokémon. Da habe ich nur eins gespielt gehabt. Für mich gab es ein Spiel, das suchtfördernd war und leider mein Taschengeld dann sehr schnell auch in physischer Variante aufgebraucht hat. Weil es gab für GBA auch Yu-Gi-Oh! Spiele, die World Championships. Stimmt. Und Gott, da waren dann immer extra Karten drin, die einen immer wieder befeuert haben. Ach komm, jetzt fängst du wieder an, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Hast ja ein paar Leute auf dem Pausenhof, tauschst ein paar Karten, linkst die Leute ab, wenn sie nicht wissen, wie geil die Karten sind, die sie eigentlich haben. Und das nur, weil du dir ein Videospiel gekauft hast. Vor allem die Spiele waren nur so semi-gut. Die waren wirklich nicht gut. Aber sie haben mich jedes Mal immer wieder getriggert. Ja, okay, nein, die waren ja an sich gar nicht mal so schlecht. Das Problem war halt einfach nur, dass die KI sehr schnell sehr schwer geworden ist. Ja, und das ist das, was ich meinte mit, sie waren nicht gut. Weil du hast nicht einen leichten Anstieg gehabt, sondern eigentlich... Hat dich der dritte Gegner schon komplett nass gemacht. Genau. Ja. Du darfst einen Gegner darfst du zu 100% besiegen, der zweite Gegner ist so ein bisschen Anfängerniveau und dann nach dem Brauben ist auf Experte hoch. Jetzt kennst du es ja. Dann gab es die furchtbaren Bratz Games. Das habe ich nie verstanden. Irgendwelche hässlichen Mädchen mit riesengroßen Köpfen. Katastrophe. Natürlich die legendären Breath of Fire Spiele, Teil 1 und Teil 2. Mm. Oh. Die sind so großartig gewesen damals. Oh, ja. Die Capcom Classic Mixes mit den ganzen Capcom Fighters unter anderem. Bomberman gab's nicht auch für ein Advance? Ja, Bomberman gab's für alles. Gibt's für alles. Ja, gab's für alles, aber ich erinnere mich irgendwie beim Advance gerade dran, wo wir über Fire Emblem geredet haben. Fire geredet haben. Fire Emblem gibt's auch für ein Advance. Fire Emblem gab's für Advance, richtig? Ja. Der erste Teil, der es jeweils rüber geschafft hat zu uns. Und das auch und nur dank dem Spiel auf dem GameCube, über das wir später noch reden. Ja. Es nervt mich aber trotzdem, GBA, Fire Emblem, ich habe mein Game Boy Advance nicht mehr, ich habe meine Spiele für Game Boy Advance nicht mehr. Hol dir endlich Switch Online, da kannst du es zocken, Mann. Es geht aber darum, was dieses Spiel heutzutage wert wäre. Ich weiß. Als ob du es verkaufen wollen würdest, hallo? Nein, ich habe beide Game Boy Advance Warnsteile physisch hier, alles gut. Du weißt doch, wie das damals war. Meine Game Boy Advance, die sind irgendwie abhanden gekommen. Ja, stimmt. Ganz wichtig, auf dem Game Boy Advance lief natürlich Doom oder Doom 2. Hell on Earth. Doom kann man heutzutage auf einem Taschenrechner spielen, auf einem Schwangerschaftstest, auf allem. Vollkommen egal. Auch hier, wer zu Doom mehr wissen möchte, wir haben auch wieder einen Podcast gemacht. Hier auch ganz kurz noch anzusprechen, die Dragon Ball Games, wenn man hier auch dazu machen möchte. Wir haben auch einen Podcast über Dragon Ball Games gemacht. Wir sind auch ein Hauch in Dragon Ball Games. Dragon Quest, natürlich, genauso. Ganz kurz dazu nur erwähnt, wie in jedem Podcast Dragon Ball Advance Adventure. Spielt es, Leute. Richtig. Ja. Noch kurz erwähnt, die Dragon Quest Spiele, auch hier wieder erwähnt. Spielt sie einfach, aber nicht die für den DS, sondern die anderen später. Die guten. Wir haben die ganzen Duel Masters, die haben wir noch dabei gehabt. Das waren ja diese ganzen Yu-Gi-Oh! Dinge. Gottes Willen. Und ja, etwas, in dem ich noch aufgegangen bin, Duel Masters, Yu-Gi-Oh! Ist... Es sind zumindest nicht die, die ich vorher meinte, mit Championship, weil Championship waren ja wirklich die, die auch nach den aktuell laufenden Bandlist und Turnierregeln ja, aufgebaut waren. Ja, ja, richtig. Ja, Duel Masters war ja quasi immer... Magic, oder nicht? Magic ja, ja, bisschen. Nee, Duel Masters ist auch Yu-Gi-Oh! Gewesen. Nein. Nein. Nicht? Nein. Duel Masters ist ein eigenes Kartenspiel. Oh, schmeiß das nicht in einen Topf, Mann. Duel Masters ist ein eigenes Kartenspiel gewesen. Da gab es einen eigenen Anime dazu. Ja, das war eigentlich so erfolgreich. Es hat halt lose auf Magic the Gathering basiert, weil Wizards of the Coast unbedingt in Japan auch Fuß fassen wollte. It was originally associated with Magic the Gathering, in which the cards are... Genau. Ja, sag ich doch. Aber da gab es halt schon Yu-Gi-Oh! Und dann brauchten wir kein... Ja, es gab halt schon das Pokémon Trading Card Game und Yu-Gi-Oh! Da hat es keine echte Chance gehabt. Ja. Nein, es ist einfach zu spät gekommen, Magic the Gathering. Auch wenn es in einem coolen, verpackten Anime war, der tatsächlich am Anfang noch recht nice war, fand ich. Aber die Spiele, nee. Wenn man bedenkt, dass Magic the Gathering eigentlich viel älter ist als die beiden. Und bei Yu-Gi-Oh! Gab es aber noch so einen richtigen Ableger, den ich gefeiert habe. Rauf und runter gespielt, Dungeon Dice Monster. Oh ja, so unterschätzt. Das war nur, so ein Spiel, das aus dem, wirklich Original-Yugi verblieben ist, wo ja er wirklich der König der Spiele war und nicht das, was wir bekommen haben. Ja, da gab es ja die Filler-Folgen mit Duke Devlin, wo sie es gespielt haben, ja. Ja, aber es gab ja damals wirklich vor Yu-Gi-Oh!, das was dann weit verbreitet war, gab es ja auch noch eine Vorversion von Yu-Gi-Oh! Im Manga haben sie vorher schon das Kapselmonster-Zeug gespielt, ja. Genau, und da war es richtig brutal. Und richtig geil. Und konntest du halt, und du konntest das Ding richtig strategisch aufbauen. Es war wichtig, welche Würfel, wie du deine Zonen bildest, welche Monster da drin sind, welche Monster gegen was kämpfen. Nein, ich war nicht damals schon ein Strategie-Nerd, aber das Spiel hat mich einfach getriggert. Und natürlich ganz wichtig, das Game, wofür ich mir eigentlich den Advance damals gekauft habe, natürlich Finding Nemo, The Continue Adventure, dein Quatsch. Final Fantasy Tactics Advance. Nein! Fuck bloß! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Überhaupt nicht gerechnet, ne? Was ich damals über den Emulator gespielt habe und Markus auch zugeschmissen habe damals. Das war, ich weiß nicht, was du meinst. Das war große Lügentäuschung. Das war großartig. Da habe ich mir damals eine offizielle Cartridge gekauft und habe dieses Spiel nochmal rauf und runter gespielt. Ich habe während meiner Lehre damals, hatten wir dreimal die Woche Schule. Und in dieser Zeit, als mir uns gesagt wurde, im zweiten Lehrjahr, wir schreiben keine Prüfung, das hätte man mir nicht sagen sollen, weil da saß ich nämlich den ganzen Tag dran und habe Final Fantasy Tactics Advance gespielt. Den ganzen Tag. Jeden Tag bin ich zur Schule. Was halt vor allem krass ist, weil ich habe es irgendwann vor ein paar Jahren mal wieder reingeschmissen und es ist tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll von Anfang an. Ja, es ist auch nicht leicht. Du musst auch die ganzen Jobs und so weiter, kannst du raussuchen. Es ist ein fantastisches, großartiges, geniales Strategiespiel. Es ist ein großartiges Strategiespiel. Es ist ein normales, für jeden Strategieliebhaber entspanntes, schön sich den Schwierigkeitsgrad aufbauendes Strategiespiel. Ja, für dich schon, du Psychopath. Mal abgesehen davon, dass ich gesagt habe, es ist anspruchsvoll. Es ist ja nicht unschaffbar, unmöglich schwer, um Gottes Willen. Nö, absolut. Aber du musst von Anfang an schon gucken, was du machst. Ja, man fängt halt 3-4 Mal von vorne an, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann lernt man es schon. Also. Ja, und man hat halt diesen Krieg der Gilden. Ich habe dann irgendwann einfach nur alle zerstört, die haben mich zum Leveln benutzt. Hab dann irgendwann die Story dann doch weitergespielt und so, okay, gut, jetzt habe ich dann alles freigeschaltet. Du konntest dir deine Karte mit den Städten, konntest sie so richtig schön hinstellen, dass du sagst, jetzt mache ich mal 3 Städte nebeneinander, konntest Leute auf Missionen schicken. Du hast einen fantastischen Soundtrack gehabt. Die Sprites sind unglaublich gleichzeitig cute und gleichzeitig auch richtig cool. Also die Grafik von dem Spiel ist super. Die Story ist für ein Tactics ist sehr gut erzählt. Geil. Also das ist wirklich geil. Anders kann man es nicht sagen. Ja, dein Hauptcharakter ist eine coole Sau. Ich mag den Hauptcharakter eigentlich. Auch wenn er optisch so Standard JRPG-Hauptcharakter ist, aussieht, wie du Standardiger nicht aussehen kannst. My name is John Fantasy. My name is John Fantasy. John Fantasy, genau. und es ist halt wirklich absolute Standard gewesen, der Typ. Aber dennoch, dieses Spiel ist immer noch heutzutage einer meiner absoluten Favorites. Absolut verständlich. Geiles Game. Ich werde nie verstehen, warum es doch immer kein Remake davon gibt, geschweige denn Re-Release. Wir wollen keine Remakes mehr. Nein, Re-Release möchte ich gerne haben. Ich hätte gerne genau, Re-Release. Es gibt eine Version für die Wii U, die habe ich auch. Es ist halt einfach nur traurig, dass sie halt Trying a Strategy rausbringen, Square, anstatt einfach sich da um Final Fantasy Tactics zu kümmern. Oh, stell dir vor, Final Fantasy Tactics, was waren sie in der Grafik von Trying a Strategy? Oh Gott! Trying a Strategy war schon geil, aber wenn sie da ein Final Fantasy Tactics der alten Schule gemacht hätten. Oh, mit dem Schwierigkeitsgrad. Geil. Akku. Was es natürlich auch gab für den Advance war, die hatte ich alle und da beiß ich mir immer noch in den Arsch, dass ich die verkaufen musste. Final Fantasy 1 und 2, Dawn of Souls 4, 5 und 6. Die habe ich alle besessen. Das die verkauft. Du bist bestimmt der Typ, der sie mir damals abgekauft hat über Amazon, kann sein. Nein, die haben alle Carla gehört. Ich habe die damals alle besessen und ich konnte mir bis heute in den Arsch speisen, dass ich die verkaufen musste. Großartige Games. Es war eine der wenigen Möglichkeiten, damals Teil 6 auf Deutsch zu spielen. Weil Teil 6 auch in der Version noch auf Deutsch war. War sehr, sehr cool. Markus, hast du eins von den Dingen besessen eigentlich auf Advance? Wir reden nicht drüber, weil mein Advance ist ja nicht mehr bei mir und die Spiele sind auch nicht mehr da. Wir reden nicht, was ich alles dafür besessen habe und was ich weinen würde, weil ich es einfach nicht mehr habe. Das ist traurig. Deswegen habe ich gesagt, Fire Emblem ist ja gut, dass man es auf Switch spielen kann, aber es geht mir drum, ich hatte es mal, aber hab's nicht mehr. Was auch gab, war Garfield. Selbstverständlich gab es Garfield Games. Es gibt immer Garfield Games. Das sind natürlich auch alle Grütze. Wie schon der gute Jürgen erwähnt hat, Golden Sun, The Lost Age. Die hast du, glaube ich, noch erstmal nochmal durchgespielt, ne? Den ersten Teil, ja. Ich habe mir auch schon mein Goldpasswort rausgeschrieben, was einfach 6 Seiten voll einfach mit Buchstaben und Zeilenkombination sind. Ja, es ist zum Kotzen. Ich hasse es, Passwörter einzutippen. Und da werde ich dann demnächst mal dann auch den zweiten Teil reinschmeißen. Ich habe so Bock. Nice. Es gab GTA, Grand Theft Auto Advance, das habe ich sogar gehabt. Ist, glaube ich, sogar gar nicht so scheiße. Es war eigentlich das erste GTA nochmal für den Advance umgesetzt. Das war ganz nett. Das habe ich eigentlich auch ganz gern gespielt. Es gab Rennspiele für das Ding, natürlich, selbstverständlich. Es gab auch F-Zero dafür. Ja, es gab Hamtaro Games, selbstverständlich. F-Zero gab es auch, ja. Es gab auch Harry Potter Spiele. Die waren gut. Quidditch World Cup, das erinnere ich mich noch, das war nicht schlecht. Aber die Spiele zu den Filmen für den Game Advance waren richtig gut. Chamber of Secrets, The Goblet of Robins. Gab es nicht auch Advance Wars, das was jetzt für die Switch wieder rauskam? Das haben wir ganz am Anfang gesagt. Richtig. Ah, ja. Es gibt natürlich Spiele, die Markus nur gespielt hat. Da haben wir beide schon zugestöhnt, Markus, alles gut. Achso, ich habe schon gestöhnt. Ich bin jetzt so meine Liste durchgegangen und habe jetzt vorher den Haken vergessen. Zu Advance Wars haben wir beide schon gemacht, alles gut. Richtig. Es gab auch. Gut. Es gibt natürlich auch Games, die du Marcus gespielt hat. Harvest Moon, Friends of Material Town, Harvest Moon, More Friends of Material Town. Hat der Jürgen zwar auch gespielt, aber hat nur der Markus gespielt, alles klar. Hat nur der Markus gespielt. Ja, weil Markus irgendwie damit... Ja, ist mir schon klar, warum du das gesagt hast. Markus wird es auch sehr viel intensiver gespielt haben als ich, aber ich habe es auch gespielt. Aber ich würde behaupten, sowas wie Monkey Ball ist etwas, was nur ich gespielt habe. Ja, das glaube ich gern. Das spielen nur Leute, die Affen mögen, kein Mensch mag Affen und so weiter. Oder die kleine Geschwister haben, die auch gern zocken. Ja, das auch, ja. Jackie Chan Adventures. Oh, das war gar nicht schlecht, da erinnere ich mich dran. Ich weiß nur, dass der Cartoon ganz nett gewesen ist. Der Cartoon war ziemlich witzig, ja, das stimmt. Oh Gott, ja, das Jurassic Park Ding. Alter, es war so kacke. Ist irgendjemand überrascht? Die waren so schlecht. Es ist halt wirklich so, wie viel Bullshit die auf darauf geballert haben. Das ist der Hammer gewesen, einfach nur. Schau mal durch den Nintendo eShop, was da alles so drin ist, was keinen Chip-Release bekommt. Ja, das stimmt allerdings. Ja, wurde die. Ja, so mit der Switch in dem eShop ist es echt schlimmer geworden. Aber was die schon damals rausgaben: Madden 2003 bis 2007. What the fuck? Madden für den DS, Mario Golf, Mario Tennis, Mario vs. Donkey Kong, da gibt es jetzt auch ein Re-Release zu. Die Marvel Games, dann die Mega Mans, das Königes gab, alle Mega Mans nochmal released für den Advance. Wobei ich sagen muss, mein Lieblings-Mega Man ist immer noch Mega Man X für Super Nintendo. Das ist der Komplex. Allein der Soundtrack, holy moly. Super. Monster Ranger gab es für den Advance, richtig, da nehme ich auch noch dran. Teil 1 und Teil 2 gab es aber auch für den Game Boy, Monster Ranger. Das weiß ich auch noch. ich weiß gar nicht mehr, was das für Games waren, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass es sie gab. Aber was es genau für welche gab, weiß ich auch nicht mehr. Es gab One Piece, selbstverständlich, aber nicht bei uns, nur in Japan. Natürlich. Natürlich. Es gab Pinball Games, ja. Es gab Pirates of the Caribbean, da gab es auch 2 Stück für. Oh je, nee. Lord of the Rings gab's auch, richtig, selbstverständlich. Es gab, glaube ich, nichts, wozu es kein Spiel gab. Pokémon, ich habe von den Pokémon Games für den Advance habe ich gespielt Rubin. Das war's. Alle. Sonst gar keins. Ja, habe ich auch alle 3 gespielt, aber war das nicht auch das, wo die ersten Mystery Dungeon Teile für rauskamen? Ja. Also ja, ich habe tatsächlich alles gespielt, was für den Advance kam. Aber waren es wirklich nur 3? Ich dachte da. Nein, das waren Rubin, Saphir und Smaragd. Das waren Rubin, ja. Saphir, Smaragd, Feuerrot und Blattgrün. Ach, stimmt, Feuerrot und Blattgrün. Habe ich tatsächlich vergessen. Tut mir leid. Das müssten 5 sein. Hast du recht, Markus. Ja. Die habe ich auch nie gesehen. Ich wusste auch nicht, dass es die überhaupt gibt. Feuerrot und Blattgrün waren so gut. Wie konnte ich die gerade im Kopf unterschlagen? Markus. Waren das nicht Remakes von dem Originalteil? Absolut. Ja. Aber wirklich faithful Remakes. Und das, was ich unter dem Remake verstehe, ist einfach nur auf die Engine von den Game Advance-Teilen gepackt und einfach nochmal das Spiel. Fertig. Nichts verändert. Cool. Sonst. Ja, und dann halt die Mystery Dungeons noch. Da habe ich aber tatsächlich nur das Red Rescue gespielt. Das habe ich irgendwann mal für 1-2 Stunden gespielt und es hat mich nicht genug gehuckt, um weiterzuspielen, obwohl ich weiß, nee, dass sie nicht schlecht sind. Die sind krass beliebt. Also, die sind unglaublich krass beliebt, diese Mystery Dungeons. Die erzählen aber auch eine richtig süße Geschichte. Ja, die erzählen auch so richtig krasse Geschichten auch mit Tod und Sterben. Ich habe von vielen gehört, ich habe von vielen gehört, dass sie so viel geweint haben bei den Spielen. Ja, richtig. Aber ja, das Krasse ist, du hast da halt ein Grind-Spiel. Ja, das schon. Ja, es ist ich habe mir jetzt als Ausgleich dazu Sheeran the Wanderer geholt. Also ich bin da zum Beispiel nie reingekommen. In diese Pokémon Mystery Dungeons. Ich weiß noch, ich habe einen Streamer, habe ich mal zugesehen, RT Game, wie er das komplett durchgespielt hat. Und die haben halt echt ab einer bestimmten Stelle, es hat einer der Charaktere gestorben und die gingen halt mit Tod auseinander in so einem Game. Die haben so, holy shit, das ist ja richtig, richtig krasses Zeug, was darin passiert. Aber es war cool mit anzusehen. Selber gespielt habe ich es leider nicht. Es gab SpongeBob Games, selbstverständlich gab es SpongeBob Games. Natürlich gab es SpongeBob Games. Warum würde es die auch nicht geben? Es gab Spyro, Star Wars Games gab es natürlich auch wieder, jede Menge. Die besten Star Wars Games von den alten sind meines Erachtens für den Super Nintendo, weil die einfach großartig waren. Turtles Games, richtig. Es gab Tony Hawk's, die auf dem Advance richtig scheiße aussahen. Alter Schwede, waren die schlecht. Ja, weil die so Pseudo 3D waren, das war ganz fürchterlich. Ja. V-Rally gab es auch noch, richtig, ja. Und natürlich die WrestleMania und WarioWare. War ich auch nie ein Fan von. WarioWare war geil. War ich auch ist nie bis so heute geil. Von. Wolfenstein? Okay, stell mir gut vor. fuck mein Leben. Yu-Gi-Oh! Gab es auch. Vor allem aus dem Nichts. Einfach Wolfenstein. Die gab es halt damals für den alten Advance. Advance, wie gesagt, habe ich ja später besessen. Ihr habt ihn früher besessen als ich, schätze ich mal. Es gab noch den Advance SP, der wurde dann so, wo du den aufklappen konntest, den fand ich immer cool. Der hat halt einfach Hintergrundbeleuchtung hatte, ja. Ah, den wollte ich immer haben. Ich war immer froh, als meine Mom sich den mal gekauft hatte. Konnte sie endlich ihr Zeug auf ihrem Advance spielen. Ich hatte meinen für mich. Und es gab den Game Boy Micro, wo ich immer gedacht habe, warum gibt's den? Wozu existiert der? Das ist ein winzig kleiner, auch mit Hintergrundbeleuchtung, ja. Ja, der gab's zwar. Der heute aber unbezahlbar geworden ist, wenn du den kaufen willst. Ja, das war er. Ich kannte ein paar Leute in einem alten GameStop, die da gearbeitet haben. Der hat mir den gezeigt, wo sich den gekauft hatte. Wo in meinen natürlich absoluten fetten, dicken, großen Nerd-Händen. Wo ich da dran sitze und denke mir so, dieses Ding ist so, warum soll ich dieses Ding haben? Das ist komplett scheiße. Du kriegst so einen Krampf, wenn du den nur in der Hand hältst. Das ist ganz schrecklich. Das ist kompletter Müll, das Ding. Absolut. wie gesagt, Gameboy, ich vermisse meinen dicken Gameboy tatsächlich. Ich habe damals gerne Gameboy gespielt, unglaublich gerne Gameboy gespielt. Mein Gott, wie viele Batterien ich da leer gespielt habe. Gottes Willen. Nachhaltiges Spielen war anders. ich finde die Dinger immer noch super bis heute. Es ist halt also Gameboy sind pure Nostalgie. Absolut. Absolut, ja. Gameboy-Spiele sind, das Gameboy selber ist pure Nostalgie, die Spiele davon sind pure Nostalgie. Wenn du die heute nochmal anguckst, bei den meisten Leuten, da sind Handyspiele. Sind da ja, es gibt halt eine Handvoll Spiele, die kannst du heute noch spielen. Die Mario-Spiele kannst du meistens noch spielen. Ja. Also jetzt vom alten Gameboy. Bei Gameboy Advance, die kannst du fast alle noch spielen, das ist kein Problem. Tactics auch. Aber es ist halt jetzt zu spielen. Riesenmenge auf dem Advance. Aber ja. Wenn du jetzt beim alten Gameboy, da kannst du höchstens sowas wie eben hier von Markus, hier Mystic Quest zum Beispiel, das kann man eigentlich noch relativ gut zocken heutzutage. Ja. Die Pokémon-Spiele, auch wenn sie gar nicht mal so gut gealtert sind, weil sie vor allem sehr langsam sind, aber man kann sie theoretisch noch halbwegs gut spielen. Das stimmt allerdings. Die Mario- und Wario-Spiele gehen noch ganz gut. Die meisten besseren Plattformer funktionieren heute noch. Aber alles, was so Action und Shooter ist, das kannst du nicht mehr spielen. Nee. Absolut nicht. Also das und Tetris ist, natürlich, bei Tetris geht immer. Tetris geht immer. Aber die ganzen, wie gesagt, die ganzen Mario-Games oder die ganzen Zelda-Games sind halt immer noch. So, springen wir wieder ein Stück in die Vergangenheit. Dann kam nämlich, wie Stefan schon vor einer halben Stunde gesagt hat, der Super Nintendo. Das Super Nintendo, yay! Meine erste Konsole. 15. August 1992. Ich habe sie damals zum Weihnachten, glaube ich, gekriegt. In einem großen Pack mit dem Super Nintendo war drin. Zwei Controller. Mhm. Und es war dabei Super Mario Land. Und es war dabei dieser Satz von World, richtig? Wo du Gameboy-Spiele auf dem Fernseher spielen konntest. Oh, Spiel, der Super Gameboy. Der Super Gameboy. Der war da dabei, in diesem riesengroßen Pack, daran erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich noch an die Werbung, mein Gott. Ja, boah, die, oh, mit, dem Regen, mit dem Regenbogen, ja, ja. Ja, richtig geiler Shit, richtig cool. Oh, 300 Mark hat das Ding da gekostet, Jesus Christ. Nach den ersten drei Monaten, wow. Ja, genau, hier. Hier steht's, der Einführungspreis betrug in Deutschland 329 D-Mark, entsprechend heutzutage 301 Euro, inklusive des Spiels Super Mario World. Drei Monate nach Einführung kostet das Spiel 299 Mark. Ich habe das Ding damals gekriegt zu Weihnachten. Meine Mutter hat Super Mario World gespielt. Wie bescheuert. Die hat mit Ding mehr gespielt als ich. Super. Meine Mom hat das Ding mehr gespielt als ich. Weit mehr gespielt als ich. Super Nintendo habt ihr beide gehabt, oder? Ja, ja, habe ich erst später oder? Gehabt. Ich hab das erstmal nur bei einem Freund die ganze Zeit gespielt. Besessen habe ich den tatsächlich nie, immer nur ausgeliehen. Aber dafür jedes Mal mit einem anderen Spiel. Das Ding war super, die Cartridges waren so. Es gab ja zwei verschiedene unterschiedliche Modelle. Es gab die europäische und die japanische Version von dem Ding. Ja, die Super Nintendo Entertainment System und das Famicom, ja. Richtig. Super Famicom. Das japanische Super Famicom haben wir nicht gehabt. Wir hatten eine ähnliche, wir hatten das PAL, die PAL-Version, die so ähnlich aussah wie das japanische. Das nordamerikanische finde ich tatsächlich hässlicher als unsere Version. Gott, ist das Ding hässlich. Mit diesen komischen lila Schaltern und so weiter. Ich finde das ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich finde, dass das europäische so viel eleganter aussieht. Ist es, absolut. Es sieht doch eleganter aus, ja. Dieses Ding war. Ha! Es war so schön. Ich hab's Ewigkeiten besessen. Auch das Ding musste ich leider irgendwann verkaufen. Ich könnte mir halt auch wieder in den Arsch beißen dafür. Auch die erste. Ich könnte mir hinterbeißen, dass ich mir nie irgendwie so eine Konsole gewünscht, dass sie mir irgendwann dann selbst gekauft hat, als du sie noch für günstig Geld schießen konntest. Ja, Anfang der 2000er, wo die alten Spiele noch nicht teuer gewesen sind, ja. Ja. Ja, aber auch diese Spiele korrigieren oder kurieren oder wie auch immer das heißt, oder korsieren oder wie auch immer, die gehen kaputt. Weil diese Platinen, die müssen halt ordentlich aufbewahrt werden, ja. Ja, ja. Weil diese Platinen... ich glaube, korrodieren ist, glaube ich, schon das richtige Wort, ja. Korrodieren, ja, die sind, diese Platinen liegen ja frei unten. Ja. Und dadurch kommt halt Staub hin, deswegen hat man, bevor man Spiele raufgetan hat, was man eigentlich nicht machen sollte, da reingepustet, was eigentlich kommt... Ja, ja mit, weil unser Atem ja feucht ist, ja, ja. Ja, was eigentlich das Ding komplett zum Verrosten gebracht hat, was eine komplette Scheißidee war, da eigentlich reinzupusten. Aber man hat es irgendwie Jeder hat's gemacht. Man hat's trotzdem getan. Ja, weil du damit den Staub rausgepustet hast, ja. Angeblich. Vielleicht hat es auch nur die Kontakte angefeuchtet und es hat dann deshalb funktioniert, wer weiß das schon. Richtig, ja, ja, richtig. Oder man hat auch, wenn man dann reingepustet hat, hat man keine Glitches mehr gehabt zum Beispiel, das hat man auch gehabt. War aber meiner Meinung nach die erste Konsolengeneration, deren Spiele auch heute noch wunderbar spielbar sind. Ja, absolut, durchweg. Also die Games, die darauf existieren, die Spiele, die damals gut gewesen sind, die sind auch heute noch gut. Die sind auch heute noch gut. Wenn man auch mal möchte, ganz kurz durch die geile Liste hier durchführen. Ganz kurz durch diese gefühlt Ewigkeit an Liste, meinst du? Es ist eine ganz kleine. Ich glaube, du solltest jetzt nicht hier die ganzen Powerpuff-Girl-Sachen durchgehen, einfach nur das Wichtigste, was dir ins Auge springt. Asterix und Obelix zum Beispiel, fantastischer Sound, ein großartiges Game. Das habe ich da. Da gab es aber zwei, eins war scheiße, eins war gut. Ich weiß nur nicht mehr, welches von beiden das Gute gewesen ist. Das Asterix war das Kack-Game und das Asterix und Obelix-Game war das Gute-Game. Sehr gut. Weil ich hatte das Asterix-Game. Weil ich hatte das Asterix-Game und das war Kacke. Das war richtig schlecht. Oh, du hast Vögel mit deinen Fäusten weggepuncht. Mein Gott, war das beschissen. War nur Asterix dabei, war kein Obelix dabei. Es war einfach nur ein Kack-Game. Fürchterlich, das Teil. Ansonsten, es gab ein Bonkers-Game. Oh, Bonkers. Unterschätztester Cartoon-Charakter. Da gab es auch wieder Breath of Fire 1 und 2. Auch wieder großartige Games in der abgedateten Fassung. Breath of Fire. Hast du die Addams Family übersprungen? Das ist ein Spiel, das ich noch gespielt habe. Echt? Oh Gott. Ja, oh, ja, du aus der Videothek, du nimmst mit, was da ist. Ja, das stimmt. Ja, ist ja auch verständlich. Ja, ich habe damals das Casper-Spiel gehabt. Das war. Oh, Casper, ich habe es damals einfach rauf und runter gespielt, aber nur weil es kein anderer ausleihen wollte. Ja. Das wollte ich immer weiter spielen. Ja, frag dich mal warum. Egal, ich konnte es durchspielen. Ja, alles gut. Damals natürlich hast du alles gespielt, was du in die Hand kriegen konntest. Ich verstehe das doch. Natürlich ist auch das Super Nintendo Heimat des fantastischen, großartigen, genialen Chrono Trigger. Es ist eins der besten. Was ich bis heute noch nicht nachgeholt habe, Schande über mich. Eins der besten Spiele aller Zeiten. Es ist so verdammt gut. Rest in Peace Akira Toriyama an der Stelle. Ja. Rest in Peace Akira Toriyama, richtig. Oh Gott, aber es ist so ein geniales Game. Die Story ist großartig, die Sprites sind wunderschön. Das Spiel hat eine super geile Mechanik. Leute, spielt's einfach. Holt's euch irgendwo her. Es gibt eine PC-Version, es gibt eine Version fürs fucking Amazon-Tablet. Hab ich sogar. Darf ich mal ganz kurz wieder angeben? Ich hab die DS-Variante davon hier. Oh, du Bastard! Die hatte ich auch. Sorry, aber fuck you! Die hatte ich auch mal eine Zeit lang. Die muss ich auch wieder verkaufen. Die war großartig. Ich will gar nicht wissen, was die inzwischen kostet. Viel. Sehr, sehr viel. Chrono Trigger, Freunde, wenn ihr irgendeine Möglichkeit dazu habt, kaufen, spielen. Ich hoffe, dass es irgendwann endlich mal für was anderes released wird. Wenn man für die Switch rauskommt oder so. Einfach nur in irgendeiner Emulator-Version oder so. Ich hätte es gerne nochmal gespielt in der Variante. Ja, jetzt wo Akira Toriyama gestorben ist, wird das Spiel noch teurer werden. Ja, leider. Und es gibt eine Möglichkeit, wie ich spielen könnte. In dem, ich habe ja das Mini-SNES. Kann ich einfach kurz draufziehen und fertig. Ganz offiziell natürlich. Richtig. Ihr beide habt es nicht gespielt, oder? Nee. Gar nicht. Ah, schade. Also, wie gesagt, es ist eine der Schandflecke meiner JRPG-Historie. Hier sag ich es euch einfach. Ich habe Chrono Cross gespielt, aber nicht Chrono Trigger. Hier sag ich es euch einfach. Spielt es einfach. Um Himmels Willen spielt es einfach. Großartig. Gut, dass ich sonst keine Spiele habe, die ich spielen kann. Nope. Es gab Civilization. Ich bin froh, dass das Spielejahr und das letzte so Durststrecken waren, dass wir endlich unsere Piles senken können. Das sind Lügen, Täuschungen. Civilization gab's damals für das Ding? Ja, oh Gott. Ach, Civ. Civ ist großartig. Civ kann man immer spielen. Ja, ich glaube sogar der SNES und die Videothek haben mich dazu verleitet, da in diese Welt geführt zu werden. Ganz kurz eine Runde und drei Tage vorbei. Donkey Kong Country. Damals war es eher noch so, bis du's begriffen hast, wie es geht. Ja. Hast du schon mal Stunden gebraucht und dann war es süchtig machen. Das stimmt allerdings, ja. Donkey Kong Country. Habe ich damals nur gespielt bei Freunden. Habe ich nie selber gehabt. Hört euch den Podcast dazu an. Ja. Musik fantastisch. Sprites heute immer noch hübsch. Das Spiel ist immer noch hübsch heute, finde ich. Das Spiel sieht heute auch noch lächerlich gut aus, ja. Ja. Auch hier wieder Dragon Ball Z Games oder Dragon Ball Games gab es ja auch wieder jede Menge. Ja, aber die waren alle scheiße. Das stimmt. Dragon Quest gab es auch welche, aber die gab es nie bei uns. Die gab es alle nur in Japan. Leider. Dann, hier hat es schon angefangen mit EDF, by the way. Mit Earth Defense Force. Als ob. Die gab es schon seit 1992, sind die unterwegs. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich, weil sie da schon die Mode 7 hergenommen haben für den Pseudo 3D, um auf die Dinger zu ballern. Da gab es die Earthworm Gym Games, die waren noch witzig. Boah, waren die gut. Die waren lustig. Boah, erinnert ihr euch noch an die Cartoon-Serie? Oh, je, je. Lang her. Jim der Regenwurm. Ja, genau. Richtig. Sehr schön. Dann natürlich die Final Fantasy Games. Teil 4, Teil 5 und Teil 6. Beziehungsweise in Amerika Teil 3. Warum auch immer. Teil 4 war ja auch in Amerika Teil 2. Amerikaner. Katastrophe. F-Zero gab es dann auch noch. F-Zero habe ich gehabt früher. So geil. Unfassbarer Soundtrack. Unfassbarer, genialer Soundtrack. Ja, das kannst du eigentlich bei 90% der Super Nintendo-Spiele sagen. Affengeiler Soundtrack. Wusstest du schon, Affengeiler Soundtrack? Dieser 8-Bit-Sound oder 16-Bit-Sound, die sind dann alle geil. Ja. Der alle Soundchip, geil. Der ist vom Super Nintendo, der war seinerzeit weit voraus. Legendär einfach. Hier gab es auch Fire Emblems, Mystery of the Emblem, Generality of the Holy War und Tharka 776, die gab es ja auch. Aber alle drei nur in Japan. Natürlich. Selbstverständlich. Hier gab es auch wieder Frogger. Selbstverständlich gab es Frogger. Es gab überall Frogger. Frogger gab es doch überall. Es gab auch tolle Godzilla-Games. Da habe ich sogar eins gehabt. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Da gab es auch wieder einen Haufen Scheiße, wenn du das so überlegst. Überraschung. Naja, ich habe das Home Alone Game, das habe ich gehabt für Super Nintendo. Es gab auch Harvest Moon. Ja, es gab auch Harvest Moon. Harvest Moon ist großartig gewesen. Aber ich hatte tatsächlich das Home Alone Game für die Super Nintendo, wo du Spielzeug einsammeln musstest, um es dann in die Vault zu packen, damit Marv und Harry das nicht wegklauen. So ein Müll. Du hast sie mit einer Pistole abschießen können, so mit einer Schmutzpistole und dann so Katastrophe. Furchtbar. Stundenlang gespielt damals. Großartig. Ja, natürlich, man hatte ja nichts anderes. Wir hatten ja damals nichts, ne? Damals, da wo wir nichts hatten. Tja. Da waren wir mit jedem Scheiß. Jetzt, wo wir zu viel haben, ja. Da mussten wir schlechte Spieler als gut bekommen. Vielleicht hätte ich deswegen Trash Game Hunter. Wer weiß. Das wirft auf manche moderne Spiele ein ganz anderes Blick. Vielleicht spiele ich deswegen gern Schrott. Wer weiß, keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Aber vielleicht ist es so. Natürlich gab es auch hier auch wieder die fantastischen, schlechten Jurassic Park Games. Oh Gott. Spiele die nicht. Die sind es nicht, kacke. Furchtbar. Es gab die Collection vor, ich glaube, 1, 2 oder 3 Monaten, die da rauskam. Katastrophe. Kirby's Ghost Trap habe ich gehabt. Das war super. Das war so eine Art Dr. Mario. Auch mit so Bobbeln, die es gibt. Es gibt ein eigenes Genre von diesen Spielen, mit diesen Tropfen. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall hast du da Kirby's Ghost Trap, dieses richtig, das hat man gespielt. Ich hatte Kirby Golf. Das war super. Oder als durch die Gegend geschossen wirst, den Kirby so. Es war herrlich. Schön, wie man noch die ganzen Sounds noch im Schädel hat. Katastrophe. Puyo meintest du, glaube ich. Puyo, richtig, ja. Es gab ein Last Action. Stimmt, es gab ein Last Action U-Spiel. Das war kacke. Ich erinnere mich. Link to the Past. Der Film war aber spitze. Ja, Link to the Past, selbstverständlich. Großartig. Eins meiner Lieblings-Zelda-Spiele, tatsächlich. Die habt ihr bestimmt auch. Hat ja auch die Zelda-Formel, so wie sie dann ewig weiter benutzt wurde, erst auf die Landkarte gebracht, quasi. Ich hab's nie durchgespielt, ich hab's nie beendet, aber ich hab's gern gespielt, das weiß ich. Es ist so fantastisch, es ist so, wenn du denkst, wenn du Aghanim besiegt hast und denkst, du hast das Spiel geschafft, dann wirst du auf einmal von ihm einfach in die Unterwelt gepackt mit der anderen, noch geileren Musik. Als Hase, du bist einfach ein pinker Hase. Und, hast du das damals ausgeliehen, oder? Ja, ich hab mir zum Beispiel auch, was glaube ich vorher noch gekommen ist, wenn du alphabetisch durchgehst, König der Löwen. Oh Gott! Alter, war das schwer. Total schwere Jump'n'Run irgendwas. Ich weiß nur noch, wie schwer es war. Die Disney Games waren damals legendär, das war für YouTube. Unfair schwer. Da gibt's übrigens noch eins, das kommt nachher bei M. Das fand ich schwerer. Also die Disney Games waren damals legendär für ihren Schwierigkeitsgrad. Alter, also das Mickey-Spiel, das Mickey Mystery irgendwas, das hat mich gebrochen. Das hat mich an Plattformen gebrochen, also das war brutal schwer. Ja, das müsste aber auch SNES gewesen sein. Ja, das war es auch. Ich weiß genau, welches du meinst. Oh, ja. Das war so schwer. Wo er die verschiedenen Verwandlungen hatte. Ich weiß genau, welches du meinst. Ansonsten, wenn wir gerade bei Disney sind, Aladdin nicht vergessen. Ja. Legendäres Spiel. Legendäres Spiel. Furchtbaren Level dieser beschissenen Höhle. Wie heute bin ich rausgekommen. Katastrophe. Danach kommt der Fieber, das Fiebertraum-Level, das Genie-Level. Das ist abgefahren. Das habe ich nie gesehen, weil ich immer noch in der scheiß Höhle bin. Ja, dann such dir doch ein Passwort im Internet raus und starte da. Dann gab es Lufia. Lufia waren coole Games. Oh, Lufia. Oh, Lufia. 1 und 2. Sehr, sehr schöne Games. Lufia 2, Rise of the Sinistrals, ist ja das, was bei uns als Lufia rausgekommen ist, weil Lufia 1, Fortress of Doom, nie raus aus Amerika und Japan gegangen ist. Richtig, ja, genau. Und Lufia 2 ist einfach nur gut. Ja. Lufia ist ein richtig geiles Ding gewesen, das stimmt allerdings. Es gab so dermaßen viele Rollenspiele vor allem für das Ding. Das ist eine richtige Rollenspielkonsole, wenn du das so überlegst. Da gab's alles dafür. Terranigma war ein geiles Game. Gott im Himmel, war das gut. Das war super, wenn die kleinen Jungen da durch die Gegend gerannt bist, das war ziemlich cool. Das ist so Meta-Message das Spiel eigentlich. Ja, absolut. Das war brutal, also von der Botschaft, die es da versendet hat. Dann natürlich Legend of Mana. Ganz wichtig. Klassiker. Die Legend of Mana Games, großartig, absolut. Die dann auch nochmal in der Collection rauskamen vor ein paar Jahren. Ja, Legend of Mana, Secret of Mana. Richtig. Secret of Mana, natürlich der ganz große Klassiker, der über allen schwebt. Absolut. Großartiges Game. Und mal wieder, ich beim Super Nintendo, um nicht müde zu erwähnen, super Soundtrack. Ja. Eins der Games, die ich hatte, war Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Boah, das ist Power Rangers. Mit so einem richtig schlecht reinkomprimierten Originalsong. Ja! Das wirklich, wirklich original, ganz schlecht komprimiert. Ja. Go, go, Power Rangers! Ach Gott, so gut. Das war ein Brawler. Und da hast du nämlich drin gehabt, weil im Original ist die Super Sentai, sind das ja, ist der gelbe Ranger ein Mann. Ja. Und im original japanischen Spiel ist es dann natürlich auch so. Und dann haben sie es natürlich hier rübergepackt. Dann verwandelt sich aber halt auch die zierliche Asiatin. Und auf einmal ist ja dieser muskelbepackte Power Ranger. Ja, oh Gott. Das hat so gut gepasst, fand ich. Total. Ne? Ja. Mal abgesehen davon, dass man sowieso nur mit dem Roten meistens gespielt hat. Nee, ja, der Weiße. Hallo, Tommy ist der Beste. Immer den Weißen der Rote, Mann. Nee, Tommy. Nein, als er zum Weißen Ranger geworden ist, wurde er langweilig. Als grüner Ranger war er cool. Oh, davon hatte ich damals die Videokassette. Kein Scheiß. Mit der sich Folgen, in den Weißen verwandelt hat. Nee, wo er als Grüner aufgetaucht ist. Die hatte ich ja immer Video. Das sind auch mit die besten Folgen in ganz Power Rangers. Ja, das stimmt. Oh Gott, allein wenn er mit seinem Dolch dann immer mit seinem Ocarina-Dolch dann immer seinen Dragon Sword ruft. Herrlich, oh Gott, wie viel spielst du? Vor allem er pfeift da rein, das ist quasi eine Ocarina, aber es ist einfach eine Trompete dann. Ja, eine Ocarina, die eine Trompete klingt, die aus einem Dolch kommt, weil. Und dann kommt ein Godzilla-artiger und dann heißt er Dragon Sword, aber es ist eigentlich ein Godzilla. Oh, herrlich. Der auch Godzilla-Geräusche macht, wenn er aus dem Wasser kommt, es ist so gut. Oh, wie viele Spielzeuge ich davon besessen habe, unglaublich. Ich hatte alle Power Rangers, ich hatte die Kommandozentrale und ich hatte alle Swords zum Zusammenstecken. Ich hatte Swords zum Zusammenstecken, ich hatte die Figuren, wo die Schalter betätigt, dass der Kopf sich gedreht hat und sie sich verwandelt haben. Ich hatte so viel Shit davon. Ich hatte auch die Kommandozentrale mit den Stimmverzerrer für Zordon. Oh, ich hatte leider kein Merch bekommen, einfach weil... Naja, es musste geschwistertauglich sein. Ich hatte so viel Merch von dem Zeug, das war. Welche Actionfiguren ich von welchen trashigsten Cartoon überhaupt? Von Captain Planet. Oh Gott! Ich hatte alle Figuren inklusive Captain Planet und die Ringe. Liebe! Hart! Erde! Feuer! Wind! Feuer. Wasser! Und Liebe! Und Liebe! Durch eure vereinten Kräften bin ich Captain Planet! Furchtbar, Katastrophe. Gab es natürlich auch ein Videospiel zu, selbstverständlich gab es. Selbstverständlich, ja. Aber ich habe übrigens vor ein, zwei Jahren mir nochmal den Mighty Morphin Power Rangers The Movie angeguckt. Ist der echt, scheiße gealtert. Echt nicht gut gealtert. Ja, vor allem die Effekte von den Zord, das ist so schlechtes CGI. Es ist so fürchterliches CGI. Und die Power Rangers müssen alle 10 Sekunden Rückwärtssalto machen aus irgendeinem Grund. Es ist ein katastrophaler Scheiß. Nichtsdestotrotz gucke ich gerne immer noch Power Rangers. Ich doch auch. Die alten Power Rangers gucke ich immer mal wieder gerne, so trashig wie es ist. Aber da hast du aber die Leute, die so schlecht verkleidet gewesen sind als Monster dann. Es war herrlich. Das war schön. Was es auch gab, das waren die Mortal Kombat Teile, Mortal Kombat 1, 2 und 3. Mortal Kombat. Furchtbar zensiert waren. Meine Eltern noch nicht wussten, was Mortal Kombat. Die furchtbar zensiert waren bei uns. Überleg mal, für das, was wir bekommen haben, meine Eltern dachten, das ist einfach nur ein Prügelspiel. Ich durfte Mortal Kombat spielen. Die NBA Games gab es natürlich auch, FIFA, selbstverständlich, NHL. Ja, aber NBA Jam war gut. Ich würde zumindest, bevor wir bei N sind, noch gern zwei M's einstreuen. Ja. Und zwar, falls ihr euch an das Maske-Spiel erinnert. Nope. Leider nicht. Die Maske. Oh Gott. Der Film ist legendär, brauchen wir nicht drüber reden. Absolut. Das war auch wie gefühlt die Cartoon-Serie. Du hast halt irgend so ein... Oh Gott, wie beschreibt man's? Du läufst halt von links nach rechts, prügelst dich durch. Also an sich ein Side-Scroll Beat'em-up, oder was? Ja, richtig, so. Zumindest wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber es war wirklich so ein Side-Scroller. Und das zweite M-Spiel, viel wichtiger, weil es auch Story ist, wo wir bei Rollenspiel waren, Might and Magic 2. Habe ich leider nicht gespielt. Da habe ich meinen Dad zur Weißglut gebracht, weil er hat diese Spiele geliebt für den Rechner. Und ich habe ihn halt dann einfach nicht an die Konsole gelassen. Ja, er hat es auf dem Rechner, er hat sich da extra Karten gemalt, wie du wann, wo langlaufen musst, wem du welchen Gegenstand, welche Wortkombi etc. geben musst. Ach, das gute alte selbst die Karte zeichnen. Ja. Und wie du halt dann einfach stückweise vorlaufen, links laufen, rechts laufen, links drehen, und dann taucht auf einmal dieses Bild von Monster auf. Und dann musst du kämpfen mit deinen 5-6 Charakteren, die du da hast. Ganz wichtig, was bei uns leider nie rausgekommen ist, aber damals auch erschienen war, Ogre Battle. Mhm. Schönes Taktik-Game, was man heutzutage in der HD-Version nochmal nachlesen kann. In der Tactics Ogre Collection. Tactics Ogre Collection, richtig. Paperboy, selbstverständlich gab es einen Paperboy. Ganz wichtig. Pac-Man gab es auch für alles. Gab es auch für gute alte Pac-Man. Waka waka. Was denn, der enttäuscht einen nie? Du weißt genau, was du bekommst. Ja, richtig. Prince of Persia, selbstverständlich. Prince of Persia Teile gab es auch immer. Die sahen heute auch noch beeindruckend aus, finde ich, diese Animationen, die sie damals gemacht haben. Da finde ich trotzdem die Animation von Donkey Kong immer noch stärker. Das stimmt, ja. Es gab die Romancing Saga, die es jetzt bei uns auch released gibt. Damals gab es die nicht. Mittlerweile gab es die. Das sind die Saga-Games. Die sind alle nicht sonderlich gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Die sind okay für solche Gegner. Es gab auch, die es auch nie bei uns gab, gab es die Shin Megami Tensei-Reihe. Zu der Zeit war das nichts, was auf dem europäischen Markt, glaube ich, Fuß gefasst hat. Tensei If und Tensei 2. Hätten nur drei Leute gekauft, glaube ich. Ich und zwei andere. Und sich dann beschwert, warum es so schwer ist. Dann hätte ich es mir gekauft. Dann natürlich gab es die Super Star Wars Games. Ich liebe die bis heute, da habe ich den ersten Teil damals gehabt. Gibt es auch, wenn du dir den mal, ich glaube, auf der Switch oder so, wenn du standest, Super Star Wars. Da habe ich Return of the Jedi mit Originalkarton hier. Alter Schwede. Das war völlig irre, weil du hast am Anfang bist du jetzt nur durch die Gegend gerannt und alles wirklich kaputt geballert, bis du irgendwann endlich dein Lichtschwert hattest. Das Spiel war ein unglaublich schwerer Jumper. Du hattest eine 3D-Phase, wo du mit dem Speeder durch die Gegend gefahren bist und nirgendwo dran stoßen konntest, weil du sonst explodiert bist. Die Dinger waren wirklich alle generell super, duper, hyper schwer. Ja, also die Dinger waren echt schwer, aber die waren geil, die waren richtig geil, die habe ich echt gern gespielt. Soundtrack natürlich. Wir haben übrigens noch ein wichtiges Spiel vergessen, fällt mir dabei ein, Goof Troop. Goof Troop. Es gab das Spiel zu Goof Troop, wusste ich gar nicht. Boah, es war so gut, das war richtig gut, das war ein richtig geiles Koop-Game. War das ein Jumper oder was war's? Es war mehr so ein, wie bezeichnet man das so, es ist mehr so ein Rätsel. Du gehst halt von Raum zu Raum und musst halt die Sachen aufheben und der richtigen Reihenfolge auf die Gegner schmeißen, damit du auch alle vom Bildschirm gekegelt kriegst. Ah, okay, cool. Aber es ist ein richtig geiles Game gewesen, richtig geiles Game. Dann natürlich Super Mario Kart, klar, Klassiker. Legendär, absolut legendär. Absolut legendär, großartiges Spiel. Was auch bei uns nie released wurde, jetzt aber als HD-Variante rauskam, ist halt das Super Mario RPG. Hat mich früher schon nicht gejuckt und juckt mich heute auch nicht. Ich weiß nur, dass es gut ist. Mehr weiß ich nicht. Dann natürlich Super Mario World. Großartiges Spiel, fantastisch. Wobei ich größer Fan bin von Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ich liebe Yoshi's Island. Yoshi's Island war das allererste Super Nintendo-Spiel, was ich generell gespielt habe. Ich habe es nie besessen, immer nur bei Freunden gespielt, aber Gott, was. Weil ein Kumpel von mir hat halt seinen Super Nintendo bekommen und kam ich zu Besuch. Das war dann so der Moment, wo es vorbei war, dass wir irgendwie vor die Tür gegangen sind, wenn wir uns getroffen haben. Dann haben wir nämlich nur noch bei ihm gesessen und Super Nintendo gespielt und haben abwechselnd halt Yoshi's Island gespielt. Markus, hast du die Super Wörtige ausgeliehen gehabt? Oder Yoshi's Island mal? Die Yoshi's Island habe ich ausgeliehen. Oh. Nimm den mit, er geht mir auf die Eier, nimm den mit! Ah, super. Super Metroid, das habe ich damals durchgespielt als Kind, wie auch immer ich das gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie ich es geschafft habe. Und ich kenne mich noch als Kind. Ohne mir irgendeine Notiz zu machen. Ja. Dieses Ding zu spielen. Ja. Das ist brutal. Vor allem, es war auf Englisch und ich hatte keinen Schimmer, was zur Hölle da passiert. Es war ja egal, du musstest nur so lange probieren, bis du richtig warst. Ja, und ich habe so durchgespielt. Wir hatten einfach mehr Geduld. Absolut. Ja, als Kind, du spielst ja einfach vor dich hin, irgendwann schaffst du es schon. Ja. Aber ein Spiel, das ich wahrscheinlich einstreuen muss, aber ich weiß nicht, ich habe Sorge, dass ihr wieder diesen Effekt von unserem Wo wünschen wir uns ein Remake-Cast habt, wenn ich das jetzt sage. Welches? Space Ace. Was? Mit Dexter. Was ist Space Ace? Was? Ihr kennt Space Ace nicht? No. Nein. Oh Gott, du bist Dexter, der Weltraumheld, der seinen Sidekick, Kimberly, ach, das Ding. Kimmy, retten musst und du musst dann am Joystick immer in die richtige Richtung schon drücken, damit du quasi, das ist quasi die Spielmechanik, dass du nicht so hardcore kämpfst, sondern du musst einfach richtig drücken. Ja, die Dinger kenne ich. Und es ist dann so richtig trashig mit seinen Videosequenzen und ich hab's geliebt. Ist von gemacht von Don Bluth, by the way, der verantwortlich ist für die Fabel der Mauswanderer Filme. Ja. In ein Land vor unserer Zeit, Charlie, mein Gott, Charlie, heute noch drüber. Anastasia und so weiter. Der hat auch Dragon's Lair, hat er glaube ich auch gemacht. Das ist auch. Aber Space Ace, oh Gott. Also, Space Ace, hätte ich auch noch drin. Aber wenn ihr es irgendwo ausgraben könnt. Das ist auch damals auf Diskette für irgendwelche Rechner erschienen. Gibt's für die Switch, für PC und so weiter. Aber einen klischeehafteren Helden gibt's einfach. Ja, ich kenne das Ding noch, ja. Super Punch-Out, klar. Ist natürlich klar, Leuten auf die Schnauze hauen macht immer Spaß, vor allem Mike Tyson. Ich glaube, das war aber nicht mehr mit Mike Tyson. Nee, es ist ja nur noch Super Punch-Out. Das Ding ist es nicht mehr Mike Tysons Punch-Out. Mike Tysons Punch-Out war es noch auf dem NES, ja. Yeah. Ja. Syndicate, großartiges Game. So ein isometrisches Realtime-Strategie-Taktik-Game von Bullfrog damals. War sehr, sehr cool. Kann man sich auch mal anschauen. Da ist es auch, ja, ist hier auch Tactics Ogre Letters Cling Together. Das dann als PSP-Version erschien oder dann halt auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr als HD-Variante. Sogar endlich auf Deutsch. Dann die Turtles Games. Klar, Turtles in Time gilt als heute eines der besten Brawler aller Zeiten. Völlig zu Recht. Kann ich nichts dazu sagen, habe ich nie gespielt. Turtles in Time ist so lächerlich gut. Das habe ich. Aber da gibt es ja jetzt diese große Turtles Collection, die man sich holen kann. Da kann man es nachholen mit. Das ist mit dabei, richtig. Tiny Toon Adventures, Wacky Sports Challenge, das habe ich damals gespielt gehabt, das war eigentlich ganz nett. Das furchtbare Tom and Jerry Game habe ich mal wieder besessen. Es gab Top Gear. Yay. Yay. Trials of Mana. Wie alt Top Gear eigentlich ist. Ja. Trials of Mana gab es damals. Das wurde erst bei uns in der Collection rausgebracht und dann als neue Version in dieser Dreh-Version. Ich finde die neue Version, also die Version in der Collection fand ich besser als die 3D-Fassung von dem Mana Game. Weil es keine furchtbare grauenhafte Sprachausgabe hatte und andere. es gab Worte, ich habe Worte, das habe ich sogar gehabt. Alter Schwede, das war schlecht. Der war jetzt schon eine Filmscheiße. Ja! Ja, ist auch nicht gut. und Where in the World is Carmen Sandiego? War, ach, das war. Das Spiel habe ich nicht gehabt, aber ich kenne auch die Cartoon-Serie. Wing Commander, klar. Wing Commander war ein großartiges Spiel zu dem Zeitpunkt. Winter Games, auf jeden Fall. Wizardry. Und natürlich Wolfenstein. Oh, die sind ready. World Cup Soccer, selbstverständlich. Und wieder die WWF Games. Es gab auch X-Men Games. Und das Beste, was ich nur gehört habe, war Mutant Apocalypse. Da waren alle Leute sehr begeistert. Von Spider-Man Games gab es natürlich auch jede Menge. Da gab es dieses Carnage Game, was so geil war. Da erinnere ich auch noch. Und Zombie Ate My Neighbors oder auch Zombies, auch ein absoluter Klassiker. Und ja. Dann kommen wir von dem Super Nintendo. Ich hab noch eins. Ja. Wie gesagt, ich muss immer nur ein bisschen abgleichen, weil ich bin ja diesmal vorbereitet. Ein Spiel, das bestimmt keiner von euch gespielt hat, aber ich mich nicht schäme, es zu nennen. Ein Sidescroller, den ich, wenn es möglich war, immer wieder ausgeliehen habe, war Sailor Moon. Ehrlich? Ja. Ich habe als Kind den Anime geliebt, also wieso sollte ich das Videospiel nicht ausleihen? Es war eins der wenigen Anime-Games, die du zocken konntest neben Dragon Ball. Ich kann mich noch erinnern, dass die Sprites sehr, sehr groß gewesen sind. Oh, gar damit nicht. Du die langen Beine der Sailor-Kriegerin noch mit unterbringst. Ja. Selbstverständlich, von den Underage Girls. Und natürlich den zwei Cousinen, die miteinander rummachen. What the fuck? weird. Ich wusste gar nicht, dass er von dem Spiel gab, aber es ist Sailor Moon, selbstverständlich. SNES hat es möglich gemacht. Ist auch heutzutage gar nicht so günstig, wenn du es dir kaufen wollen würdest. So wie jedes Game. Also das heißt du schon um einen Hunderter. Ja, wie bei fast allen etwas größeren SNES-Games. Ja, dann gab es 1995 die erfolgreichste Nintendo-Konsole aller Zeiten, zwar der Virtual Boy. Es ist ein VR-Headset, was in 3D funktioniert, was du auf den Boden stellst, damit du dann dich da davor setzt und dann in furchtbar ekelhafter rot-schwarzer Variante Spiele spielen kannst, in denen es glaube ich nur 20 Stück gab. Es gab 3D Tetris, Galactic Pinball, Golf. Irgendwas Golf, mit Mario, glaube ich, noch. Mario Tennis, Mario Clash, Jack Bros, Nestor's Funky, Panic Bomber, Red Alarm, SD Gundam, Dimension War, Space Invaders, Space Squash, Virtual Boxing, Virtual Boy Wario Land, Virtual Fishing, Virtual Lab, Virtual Legend Baseball, Waterworld, dann. Das war's! War eine Totgeburt, ja. Ja, absolute Scheißteil, das wollte kein Mensch haben, das Teil. Dafür, was jeder damals haben wollte, was ich auch haben wollte, was ich aber nie gekriegt habe, war das N64. 1997 erschienene Nintendo 64. Hat es irgendwer von euch gehabt? Ich hab's direkt zu Weihnachten bekommen. Glücklicher. Markus? Nur bei Kumpels gespielt und geliehen. Ja, bei mir war es auch nur bei Kumpels gespielt. Ich hab's zu Weihnachten bekommen, zusammen mit Mario Kart. Wow. Und natürlich noch mit einem zweiten Controller, damit mein Bruder mitspielen kann, weil offiziell haben wir ihn ja beide bekommen. Ja, selbstverständlich. Ja, ist nicht so, dass der große Bruder irgendwie irgendein Vorrecht hätte. Aber dann haben wir halt zwei Wochen lang nur Mario Kart gespielt, bis ich dann Geburtstag hatte und dann Super Mario 64 bekommen habe. Und dann war die Welt für mich eine andere. Ja, weil Gott, war das Spiel gut. Das ist so diese dritte Dimension, das hatte man damals ja. Das war so mindblowing, du konntest überall hinrennen. Das ist so. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, diesen Sprung. Das war ein Quantensprung und es hat leider in Videotheken dazu geführt, dass ich da gar nicht so viele Spiele spielen konnte, weil dieses Ding so oft ausgeliehen war. Ja, glaube ich gerne. Oder die passenden Spiele, die einen dafür interessiert hat. Also ich habe, glaube ich, nur eine Handvoll Games mitnehmen können. Unter anderem, Gott sei Dank, Super Mario. Also Mario N64. So ein gutes Spiel. So ein lächerlich gutes Spiel. Das ist so brutal gut und ich weiß, warum es immer wieder ausgeliehen war. Ich meine, heutzutage ist vor allem die Kamera dein schlimmster Feind. Oh ja. Die Kamera ist ganz beschissen gealtert. Die Steuerung funktioniert nur dann perfekt, wenn du es eigentlich schon immer gespielt hast. Ja. Sonst ist sie am Anfang sehr ungewohnt, auch wenn sie halt eigentlich immer gut auf deine Inputs reagiert. Aber trotzdem, aber für damalige Verhältnisse ein absolutes Meisterwerk. und aber auch, finde ich, recht gut gealtert, zumindest wenn ich jetzt das Remake was rauskomme. Es ist auf jeden Fall besser gealtert als jetzt ein Crash Bandicoot zum Beispiel. Ja, oder Spiele, die ich finde, gar nicht gut gealtert sind auf N64, sind die 007-Spiele. Oh Gott, die kannst du echt nicht mehr zocken. Also damals waren die echt geil zum Spielen, aber ich glaube, heute geht es gar nicht mehr. Also ich habe das N64 nie gehabt, ich habe es auch immer nur bei Kumpels gespielt. Was wir da gespielt haben, war unter anderem das Super Mario-Ding, was ich nicht gern gespielt habe, weil ich es nicht mochte. Ich mochte es nicht. Ich keine Ahnung, was es war. Dann habt ihr wahrscheinlich eher Mario Kart gespielt, oder? Ich mochte es nicht. Wir haben Mario Kart gespielt, Mario Kart 64 haben wir damals gespielt. Ganz Mario Kart 64 ist so gut! Wir haben gespielt Command & Conquer. Haben wir gespielt gehabt bei ihm. Und wir haben sehr gern gespielt das... F-Zero X wahrscheinlich, oder? Nein. Das war auch so ein Klassiker? Nein. Den habe ich immer mit Kumpels gespielt. Nein. Wir haben nur gute Rennspiele gespielt, wie zum Beispiel das fantastisch großartige Star Wars Episode 1 Racing. Das beste Rennspiel aller Zeiten. Großartig. Das haben wir damals gespielt bei ihm. Das hat echt das Geschwindigkeitsgefühl gehabt, mein lieber Herr Gesangsverein. Das war geil. Das war richtig geil. Da haben wir das gespielt und er hat auf seiner Discord-Ding, whatever, hat er laufen lassen. Was war das? Guten Morgen, liebe Sorgen. Das hat er auch schon mal von Jürgen von der Lippe gesungen. Das war ja, lol. Sehr surreal, aber es war super. Die ersten drei Runden. Dann kam dann Ende von 1997 dann eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten raus, nämlich Banjo-Kazooie. Ja, das gute Banjo, wo das ganze Jahr über eine Marketingkampagne lief. Es gab keine Werbeunterbrechung, ohne dass das Banjo-Spiel gezeigt wurde. Ja. Und Gott wollte ich dieses Spiel haben und ich habe es Gott sei Dank dann auch zu Weihnachten bekommen. Ich habe es nie gehabt, ich habe es nie gekriegt, ich habe es nur gesehen bei dem Kumpel, wo ich es damals gespielt habe und ich habe ihm gesagt, kannst du was anderes reinmachen, mal dieses geht mir tierisch auf den Sack. Hat mich nie gestört und ich vergöttere dieses Spiel bis heute. Ist der beste Collectathon aller Zeiten. Das darf ich gerne sagen. Eins, was ich gerne immer gehabt hätte, wäre Pokémon Snap gewesen. Ich fand es immer so schade, weil ich durfte es nie selber spielen. Ich habe immer nur dabei zugeguckt, wie es andere gespielt haben. Und ich wollte es unbedingt haben. Da haben sie den deutschen Synchronsprecher von Professor Eich extra mit reingebracht. Der dann immer, wenn du einen guten Schnappschuss gemacht hast, dann hat er immer so gesagt, wunderbar. Also habe ich bis heute den Voice-Sample im Kopf. Von diesem Kack-Game habe ich nie verstanden. Ich fand das schon immer scheiße langweilig. Zu Ray langweilig Pokémon fotografieren. Ich mag Pokémon Snap. Pokémon Snap ist sympathisch. Und Pokémon Stadium kann ich tatsächlich selbst nichts Gutes berichten. Einfach aus der Erfahrung, die ich gemacht habe. Weil ich durfte meine Pokémon nie mit hochladen. Ja. Ich musste immer die der Kumpels nehmen. Wir schon. Wir hatten zwei Transferpacks, dann konnte jeder sein Team nehmen und da haben wir uns dann die ganze Zeit gefetzt. An den Transferpacks lag's nicht, aber ich hab doch schwache Pokémon. Ich soll doch lieber die nehmen, die mir zur Verfügung gestellt werden. Was für ein Arschloch. Natürlich habe ich immer verloren, ne? Ja. Aber der legendäre deutsche Sprecher in den Stadien bei Pokémon Stadium. Oh, episch. Die schenken sich wirklich nichts. Wirklich nichts. Wow, sie das war sich eine mit starke Drohgebirgen Attacke. An. Super. Damals hat es ein Kumpel zum Geburtstag gekriegt in dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Das war so ein Dorf mit reichen Dorfkindern. Alle haben Land besessen, also alles waren reiche Dorfkinder. Und da hat er das Spiel gekriegt zu seinem Geburtstag. Wir haben dann alle, die Leute, die eingeladen wurden, wir saßen dann alle um seinen Fernseher rum und haben uns dieses Spiel angesehen und haben gesabbert, wie geil das aussah. Und jeder von uns durfte seine Pokémon reinladen und dann haben wir gegeneinander Pokémon gefightet. Das war... Ha! Schöne Zeit. Ha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ah, großartige Zeit dabei. Ja, mich finde das aber auch die... Das Ganze, wie die Pokémon sich bewegen, das sieht auch heute eigentlich noch relativ gut aus. Nee. Ich kann sagen, ich verstehe aber nicht, warum sie... Doch. Ich verstehe nicht, warum sie heutzutage nicht einfach nochmal einen Versuch starten. Ich hab's nochmal angeguckt, also ich fand es ist nicht gut. Ich finde es ist absolut nicht gut gealtert. Es ist wirklich echt sehr, sehr... Oh, man kann nicht alt sagen. Das ist so sehr simpel, kannst du sagen, tatsächlich. Ja, sehr, aber ich finde, dass die Pokémon noch halbwegs brauchbar und halbwegs natürlich reagieren, in Relation gesehen natürlich, wenn man bedenkt, wie alt das Spiel ist. Ich sage nicht, dass das Spiel heute noch gut aussieht, aber die Pokémon bewegen sich halbwegs brauchbar immer noch. Ja. Na, hey, man, bessere Animation als für den neuen. Ja. Und was ich halt heute so krass finde, ist, wie viel Macht Mewtwo tatsächlich ausstrahlt in dem Game. Ja, ja, das stimmt. Das war immer wahr. Das ist lächerlich. Das ist so, Mewtwo steht halt wirklich so, wirklich, wie der Freezer-Klon, der er nun mal ist, steht halt wirklich machtvoll da. Der kann mir keiner erzählen, dass er nicht vom Freezer inspiriert ist. Ja. Wenn wir auch hier mal ganz kurz durch die Liste durchrattern. Haben wir schon über die wichtigsten Spiele gesprochen? Eigentlich, ich glaube schon, ja. Weil man merkt auch, glaube ich, dass jetzt andere Konsolen bei uns mit aufgetaucht sind. Ja, ein bisschen. Weil man nicht auf einmal alles gespielt hat, was einem zwischen die Finger ist. Ich glaube, über die wichtigsten Spiele haben wir geredet, weil sonst hast du nur solche Spiele wie Glover, der magische Handschuh. Oder Bomberman 64. Was aber gut gewesen ist. Ist gut, aber du kannst halt nicht mehr dazu sagen als zu Bombermans, die du auf jeder anderen. Ja, es war halt Bomberman. Ja. Gut, vielleicht erwähnenswert ist hier Castlevania noch, weil das war wirklich scheiße. Hey, das war mein einziges Castlevania, das ich so richtig gespielt ganz habe. Groß, ganz kurz kontroverse Meinung: Golden Eye war schon immer scheiße und wird auch scheiße bleiben. Es ist ein Kack-Game, sorry, es ist ein Scheißspiel. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, man muss da trotzdem den Credit für das geben, was es halt für Konsolen-Shooter halt auch gemacht hat. Ja, es ist halt, wer weiß, ob Konsolen-Multiplayer sonst so entstanden wäre, wie er halt danach halt weiterentwickelt wurde. Also okay, gut. Harvest Moon 64 gab es damals noch. Ich fand damals schon neulich gespielt ist. Und es ist same. Und dadurch, dass du halt immer ins Menü zurück musst, um irgendwas zu wechseln, ist es halt einfach nur fürchterlich. Das war brutal vom Handling her. Gut, ein Spiel, was ich tatsächlich jetzt beim Drüberflippern noch entdeckt habe, was ich fast vergessen hätte, Hexen. Oh ja, Hexen war cool, das stimmt. Wir dürfen natürlich. Das hätte ich tatsächlich fast vergessen. Ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, The Legend of Zelda Majora's Mask und The Legend of Zelda Ocarina of Time. Legendäre gesagt, Abenteuer. Majora's Mask spiele ich halt immer nur, also habe ich noch nie gespielt. Und Ocarina of Time spiele ich halt immer nur, wenn ich bei Markus sitze und mit meiner Switch da drauf. Spiele ich halt bei Ocarina of Time, absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Das Problem ist bei mir, ich war sehr lange Zeit lang kein besonders großer Zelda-Fan von den 3D-Zeldas, weil ich die nicht gut fand. Ich fand die damals schon nicht schön. Ich fand die 2D-Zelda, also das 2D-Zelda Link to the Past, fand ich hübscher. Deswegen mochte ich Ocarina of Time nicht, weil ich fand's hässlich. Fand's einfach nicht schön. Deswegen hatte auch keine Möglichkeit, die Games zu spielen. Ich hatte wirklich keine Möglichkeit, die Zelda-Games überhaupt zu spielen, also die Majora's Mask und Ocarina of Time. Deswegen konnte ich sie auch nie nachholen und hatte auch nie das Interesse dran. Deswegen hat es mich noch nie interessiert. Jetzt, wo ich sie bisher gespielt habe, von dem, was ich bis jetzt gespielt habe von Ocarina of Time, ist es ganz okay. Ist nicht das beste Spiel der Welt, ist es ganz okay. Es ist aus heutiger Sicht einfach nur ein sehr gutes Action-Adventure. Wo halt der altersbedingt, wie gerade schon erwähnt, bei Mario versetzt sich auch die Kamera halt fürchterlich gealtert ist. Kamera ist sein größter Feind in dem Game, absolut. Aber ansonsten ist es immer noch... Das Rätseldesign ist immer noch top-notch. Die Abwechslung in dem Spiel ist einfach großartig, wie unterschiedlich halt einfach die Tempel sind. Die spielen sich auch komplett unterschiedlich. Es ist ein absolut fantastisches Spiel. Das ist halt nur natürlich, weil es jetzt halt, keine Ahnung, fast 30 Jahre alt ist, natürlich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ganz klein bin ich. Aber ansonsten, ich finde das Spiel auch heute an sich, wie gesagt, außer der Kamera ein bisschen, dass die Steuerung natürlich ein bisschen zickig ist, ist es immer noch ein verdammt gutes Spiel. Wie gesagt, aus der heutigen Sicht, weil ich habe es ja nie gesehen, wie es damals war, es ist okay. Und ansonsten, wenn ich drüber flippe, noch ein Spiel, gut, das meine Meinung für Shooter ein bisschen geprägt hat, Quake. Quake, oh Gott. Das hat meine Meinung zu Shootern geprägt. Du meinst Hochgeschwindigkeit The Game. Ja. Du bist ja nur am Striven die ganze Zeit. Ja, aber voll. Ja. Und natürlich das Spiel, das Freundschaften ruiniert seit 1999, Mario Party. Hell yeah. Ich habe alle Mario Partys gespielt damals mit Freunden. Das war mal ich habe immer nur Mario Party 1 besessen und da war ich irgendwann so gut drin, dass mein Bruder extra irgendwie eine Woche trainiert hat und mich trotzdem nicht geschlagen hat. Ach ja, Sus. Apropos nicht geschlagen, Super Smash Bros. Ah, mhm. Oh, nein. I hate it. Ich hasse Super Smash Bros. Ich hasse es, weil ich habe so mit Leuten gespielt, die selbst ein Nintendo 64 hatten. Und entsprechend gut war ich natürlich. Und dann konnten sie auch nicht ein bisschen auf die Bremse treten, sondern müssen dich in den Boden rammen. Natürlich ist es geil, wie übermächtig man ist. Wenn ich Smash Brothers gegen meine Freundin gespielt habe, dass ich halt nicht einfach so Vollgas gebe. Also für mich war Super Smash Bros. Schon ein absoluter Müll. Sorry, aber das war immer nur Scheiße. Die Werbung war witzig, wo sich diese kostümierten Leute gegenseitig verprügelt haben. Das war ziemlich witzig gemacht. Aber ansonsten. Ja, aber scheiße ist es nicht. Es ist halt einfach nur nicht eins. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Für mich absoluter Müll, braucht kein Mensch. Sorry. Also, tut mir leid. Also, ich fand die Dinger nie. Paper Mario habe ich leider nie gespielt für das N64. Da kommt ja demnächst die Version raus, ne? Ja. Nee, das ist die GameCube-Variante. Das ist die GameCube-Variante, ist das die GameCube-Variante? Das erste war Paper Mario, das zweite war Paper Mario, die Legende von Eon-Tor auf GameCube und das ist das, was dann jetzt für die Switch dann rauskommt. Perfect Dark, das kenne ich noch, das ist auch so ein Shooter, so ähnlich wie 007, habe ich aber auch nie gemacht. Pokémon Puzzle League, hast du das nicht auf der Dings? Das hat Carla gespielt. Carla war das, stimmt, ja, richtig. Die hängt gerade bei den Top 4 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Super. Aber sie hat 32 Stunden gezockt. Wow. Da hat jemand Bock gehabt auf das Game. Resident Evil 2. Schwierigkeitsgraden gezockt, ja. Wow. Resident Evil 2 bin ich immer noch beeindruckt, dass das tatsächlich rausgekommen ist für die. Das vergisst man manchmal, dass es auch fürs N64 rausgekommen ist. Ja. Oh Gott, das furchtbare Hausbau-Game. Ja, das habe ich damals gespielt. Es war nicht gut. Konntest Schneebälle anpissen und wegschmeißen. Das war so bescheuert. Kommt denn jetzt quasi der geistige Nachfolger dann jetzt demnächst? Ja. StarCraft 64. Was gab's? Es gab StarCraft 64, witzig. Das wird sich nicht gut gesteuert haben. Keine Ahnung. Ein Spiel, was natürlich auch noch rauskam, was ich auch sehr gerne gespielt habe, aber auch wieder mit euch wollten. Star Fox, Freunde. Star Fox 64. Wir haben Star Fox vergessen. Star Fox war super. Oh, ich vermisse Star Line Fox. Tours. Ja, ich vermisse Star Fox. Star Fox war cool. Do a Barrel Roll! Ja, Star Fox habe ich nie so wirklich gespielt. Ich kenne ihn, aber ich habe ihn nie so wirklich gespielt. Ich habe es halt leider auch nie wirklich gespielt. Ich höre immer nur, dass es eines der geilsten Action-Spiele auf dem N64 war. Das war mega geil. Aber deswegen ist es halt auch vorher bei unserer Erzählung vergessen, weil, wenn du es nicht gespielt hast... Ja. Dafür gab es auch die Tony Hawk Pro Skater Games. Oder Pro Skater 2 ist bis heute das beste Tony Hawk. Oh, ich sehe, es gab ein Xena-Spiel. Anscheinend. Ein Kampfspiel. Es gab auch ein Herkules-Spiel. Es gab für jeden Scheiß gab es ein Game. Natürlich aber was mehr. Aber ich meine nicht, dass dieses Herkules-Spiel, was für die PS1 gab, was gut war, sondern eins zu der Serie. Zu der TV-Serie mit Kevin Sorbo. Da habe ich einen Stream vor ein, zwei Jahren mal angeschaut gehabt, wie scheiße das Spiel war. Ja, Wipeout gab es auch damals noch, selbstverständlich. Und dann gehen wir weiter vom N64. Ich habe dann nichts mehr besessen, eine sehr lange Zeit lang, bis wir irgendwann ankamen bei einer Konsole, wo ich heute behaupte, die haben 5 Menschen besessen, und zwar der GameCube. Und zwar kam die heraus am 3. Mai 2002. Dieses Ding ist bis heute potthässlich, meines Erachtens. Ich hasse den Controller. Vergiss nicht den unglaublich wichtigen Tragegriff. Ja, ja. Oh ja, die wichtigste Funktion des ganzen Konsole. Richtig. Also ich habe sie auch nie besessen, ich habe sie mir nie geliehen, ich habe auf dem Ding, glaube ich, doch ein Spiel muss ich gespielt haben, dann müsste ich nur gucken kurz, welches das war, weil das habe ich bei einem Kumpel mal gespielt. Ich habe nie ein GameCube besessen, ich habe ihn nie in freier Wildbahn gesehen, ich habe nur gesehen, es gibt Games dafür, wo ich mir noch dachte, wer zum Geier hat dieses Ding. Ich hatte damals meine PS2 und habe dann einen neuen Kumpel aus der Schule besucht, weil wir mochten beide Games. Also sagt, ja, komm doch mal vorbei. Und dann wurden wir bessere Kumpels und irgendwann kam ich halt mal wieder zu ihm und dann hat er auf einmal den GameCube da stehen gehabt. Wo kommt der her? Keine Ahnung, der war hier schon. Ich kam nach Hause und dann stand er da einfach. Und halt zusammen mit The Legend of Zelda The Wind Waker. Er hatte die Limited Edition, wo auch Ocarina of Time mit Master Quest dabei gewesen ist. Alter, das Ding ist mega gut. Ja, habe ich ja auch hier rumstehen. Auf jeden Fall Natürlich habe ich es hier rumstehen. Und dann haben wir da Nachmittage gesessen und uns zusammen durch das Spiel gerätselt. Cool. Haben dann auch Smash Brothers Wochenenden lang gespielt, also in dem Fall Super Smash Brothers Melee. Ja. Großartig. Da, wo man eben auch das erste Mal Roy und Marth gesehen hat, also Fire Emblem-Charaktere. Ja, stimmt. Weil dann hast du diese Charaktere irgendwann freigeschaltet und dann konntest du halt dann nachschauen und dann stellte die kommen aus Fire Emblem. Japan exklusiv. Ja, toll. Vor allem, er hat immer mit Marth gespielt, ich mit Roy und wir haben uns Wochenenden nur mit den beiden verprügelt. Wochenenden lang. Wir haben gar nichts anderes gemacht. Wir haben einfach nur die ganze Zeit Smash Brothers gespielt. Aber da habe ich darauf natürlich auch andere legendäre Games halt gespielt, wie eben Skies of Arcadia Legends. Oh, ja, wo ich endlich einen Re-Release haben möchte, bitte. Mhm. Tales of Symphonia. Oh! Das ist halt auf dem Gamecube großartig. Ja seinen Ursprung gehabt. Ja. Hat ja Gott sei Dank beides gehabt, weil er Gott sei Dank auch JRPG-affin war. Da habe ich mir immer wieder mal den Gamecube ausgeliehen. Er hat dafür meine Playstation dann gehabt, weil er unbedingt dann natürlich GTA San Andreas spielen wollte. Dann dürfte der Jürgen dann Tales of Symphonia spielen. Jetzt dürfen die Zuhörer entscheiden, wer den besseren Deal gemacht hat. Er. Eindeutig er. Nein. Er hat definitiv den kürzeren gezogen. Ihr habt beide guten Deal gemacht. Ja, würde ich auch sagen, weil San Andreas ein fantastisches Spiel war, aber auch eben auch Tales of Symphonia ein fantastisches Spiel ist. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, Dobutsu no Mori oder auch Animal Crossing. Ja, habe ich original und auf dem Gamecube nicht gespielt. Ich auch nicht. Sag ich zumindest eines der Spiele, die ich dort gespielt habe und nicht gut fand. Final Fantasy Crystal Chronicles. Oh, das war. Finde ja. Ich persönlich ein bisschen unterschätzt. Es ist beileibe nicht das beste JRPG, aber es macht mehr Spaß, als die Leute sagen. Es ist eigentlich ziemlich cool. Mit dieser Lampe, die du tragen musst. Das ist das einzig schlechte Feature an dem Game, ist, dass du diesen scheiß Kelch immer mit dir rumtragen musst. Das stimmt. Das große Problem, was ich fand, als Solo-Game hätte ich es wahrscheinlich besser gefunden, als wenn wir da irgendwie zu viert versuchen, irgendwie... Das große Problem war auf dem Gamecube, dass du dafür das Game Advance-Kabel brauchtest, weil die Mitspieler unbedingt den Game Advance dafür anschließen mussten. Ja. Was halt totaler Bullshit war. Übrigens, die Version auf der Switch und der PS4 hat Crossplay, by the way. Nur so nebenher. es war, ja, wie gesagt, der Gamecube war für mich so eine irgendwie Mysteriumskonsole. Es war so Nischenkonsole. Es war so dieser Sega Dreamcast. Leider, weil es gab so viele gute Spiele eigentlich dafür. Da kam halt hier Metroid Prime ja auch dafür raus. Richtig, ja. Es gab also für mich war das Ding so wie der Sega Dreamcast. Es haben zwei Leute besessen, das Ding, und das war's. Und die Leute behaupten bis heute, das ist die beste Konsole der Welt. Es gab natürlich sehr viele Leute, die sagen, das Smash Bros. Game ist das beste Smash Bros. Smash Bros. Melee ist das beste Smash Bros. Ja. Sehr, sehr viele. Sag aber, auch ich. Ja. Es gab auch Games, die halt großartig wie Baldur's Gate Dark Alliance oder auch das vergessene Beyond Good and Evil, Freunde. Beyond Good and Evil ist super. Absolut unterschätztes Game. Leider den zweiten Teil werden wir nie zu Gesicht bekommen. Ah, ich sehe gerade Pikmin 1 und 2. Pikmin 1 und 2 kam dafür raus. Super richtig. Mario Sunshine. Luigi's Mansion. Ja, einer der ersten Titel, die dafür rauskamen. Die hat mein Kumpel sich aber nicht geholt, weil er lieber Zelda spielen wollte. Ich weiß nicht, ob ich es nicht bereuen soll, dass ich es mir nie geholt habe. Da gab es Blood Omen 2, es gab die Blood Rain-Spiele. Mein Gott, war nicht schlecht. Ja, das sind aber alle Spiele, die halt auch für die PS2 auch für die PlayStation kamen, richtig. War eine Konkurrenz zu der PlayStation. Es gab die Burnout-Teile. Ja, aber der GameCube hat nie eine Chance gegen die PlayStation 2 gehabt, weil die PlayStation 2 die mit Abstand beliebteste Konsole aller Zeiten mitunter ist. Null, also das Ding hat er. Gibt halt so zwei, drei Konsolen, die absolut beliebtesten sind. Das eine ist der Super Nintendo, das andere ist die PlayStation 2 und vielleicht noch der 3DS. Und jetzt die Switch, die mit in die Sphären hochgegangen sind. Aber sonst. Es gab ein paar Exklusivdinger, es gab halt Animal Crossing, es gab die Donkey Konga-Dinger. Die mit der Trommel. Ja. Es gab die Jungle Beats, es gab Eternal Darkness, was bis heute als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt. Das ist eins der ersten Videospiele, die komplette Mindgames mit dir gespielt haben, ja. Ja, eins der ersten besten Horror-Games. Es gab F-Zero GX, dann gab es Path of... Der letzte Eintrag in der F-Zero-Reihe, ja. Ja, dann gab es natürlich Fire Emblem Path of Radiance, was heute nicht mehr bezahlbar ist. Nee, ist es auch nicht. Was ein Kumpel hat daheim. Der hat das für die Wii und für den Gamecube. Ja, ich hab den Nachfolger für die Wii, aber ich habe das Gamecube-Spiel nicht. Es gab das Luigi's Mansion-Spiel, die ganzen Mario-Sachen wie Mario Double Dash, gilt auch als heute eines der besten Völlig zu Recht, das ist ein richtig geiles Game. Mario Games, da gab es die Mario Party Games, Mario Tennis, Mario Golf, Metroid Prime 1 und 2 gab es dafür. Gelten ja als heute als die besten Metroid Games aller Zeiten. Ich muss Metroid Prime nochmal nachholen. Dann gab es das, wie gesagt, das vermittelt Paper Mario, Fantasy Star Online-Dinger, die Pigment-Teile, Pokémon Colosseum. Fantasy Star Online war so scheiße. Pokémon XD, der dunkle Sturm. Sehr beliebt unter Pokémon-Fans. Nie gehört davon. Resident Evil 4 natürlich. Damit, Red Faction gab es auch. Damit haben sie geworben wie Sau mit Resident Evil 4 damals. Ja, ja, und weißt, Resident Evil 4. Ja, es kam erstmal nur für den Gamecube, das kam, glaube ich, erst ein oder zwei Jahre später dann für die PlayStation. Ja, aber die Leute. Was ich nicht wusste, dass die Sims und die Sims 2 für die Konsole rauskam. Ja, ja, gab es auch für Konsole. Es gab Super Mario Sunshine und es gibt bis heute eines der schlechtesten Mario Games. Eigentlich ein bisschen zu Unrecht, weil an sich spielt es sich wie immer ganz fantastisch. Es ist halt nur dieses Feature mit der Wasserpistole ist halt ein bisschen. Oh, ich finde das aber lustig. Also jetzt, nachdem ich es auch spielen kann. Es ist ja auch an sich kein schlechtes Spiel, es ist halt nur, es verlässt sich ein bisschen zu sehr auf sein Wasserpistolen-Gimmick. Ja. Ja. Na, natürlich die Timesplitters-Teile, klar, Timesplitters 2. Aber die gab es dann ist auch für mich aber irgendwie ein PlayStation-Spiel. Genau wie die beiden Two Crime Games, die gesagt haben, auch noch für die PlayStation. Genau wie Tony Hawk. Two Rock Evolution. Tony Hawk. Aber was halt war, ist natürlich Four Swords Adventures von The Legend of Zelda. The Wind Waker, Twilight Princess und Twilight Princess, der düsterste Teil bis heute. Richtig, ja. Habe ich auch nie angefangen. Dann selbstverständlich auch hier die Harry Potter Games, ist klar. The Hobbit, mein Gott, The Hobbit war so ein Kackspiel. Und halt die ganzen Spiele, die es halt hier meistens auch gab, gab es halt auch zu 90% auf der PlayStation. Ja. Ist halt nun mal so. Ich glaube sogar die Mega Man Teile, das war ich weiß. Ja. Das sind halt. Ja, das Problem ist, es gibt ja ikonische Spiele wie Need for Speed Underground und sowas, das sind aber für mich eher PlayStation-Spiele. Ja, für mich auch, richtig. Genau wie die Prince of Persia Sense of Time Saga, ist für mich auch PlayStation. Oder die Resident Evil Teile, Resident Evil 1. Kann 2, man dann 3, ja bei 4. einem eventuellen Nachfolgepodcast nochmal drüber reden. Ja. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker, hust, hust. ja, das war halt der Gamecube. Ich habe ihn nicht besessen, ich habe ihn nicht gehabt, ich habe ihn nicht ausgegeben, ich habe ihn nicht interessiert. Sehr, sehr, sehr unterschätzte Spiele für rauskommen. Gerade Skies of Arcadia, ganz, ganz großartiges Spiel. Aber heutzutage auch kaum noch bezahlbar. Ja, leider. Das ist leider wahr. Dann gab es eine sehr lange Zeit lang nix, bis dann urplötzlich die wohl, ich glaube, eine der beliebtesten Konsolen der Welt rauskam. Ja. Und zwar am 8. Dezember 2006 kam die Nintendo Wii. Wii! Meines Erachtens eine beschissene Konsole mit einer verschissenen Steuerung. Bah! Habe ich diese Steuerung gehasst. Ja, hat aber Dreck. Irgendwie Nerv getroffen, weil dann auf einmal alle gespielt haben. Ja, das stimmt allerdings, das ist ja. Wahr. Hat aber zwei der besten Mario-Spiele aller Zeiten rausgebracht, mit Galaxy 1 und 2. Ja, zu 100%, zu 100% gebe ich dir da recht, weil die Games waren so geil, Super Mario Galaxy 1 und 2. So abwechslungsreich, so präzise zu steuern, trotz halt hier Nunchuck und Wiimote. Dieser grauenhaften Wiimote. Ja, du hast es halt den Vorteil, dass es halt nicht auf Bewegung gesetzt hat, sondern auf den Input. Und dann kannst du Mario halt einfach steuern, wie du es gewöhnt bist. Ja. Das Schöne ist ja bei Nintendo doesn't give a shit, weil die waren ja auch, da gerade die PlayStation 3 raus und die Xbox 360, die technisch weit höher waren. Und die bringen einfach mal eine Konsole raus, die halt extrem unter denen läuft. Ja, was da ja, weil die Wii war technisch kaum besser als der GameCube. Ja, und hat abgeräumt, ohne Ende. Das ist eine der beliebtesten. Sie hat halt wirklich, wie es gerade schon hieß, Nerv getroffen. Mit dem, dass die ganze Familie spielen kann. Ja, man hat. Ich habe damals die Wii meiner Mom geschenkt, weil sie eine haben wollte, zu Weihnachten. Und da war dabei Mario Kart und Wii Sports. Und dann 3 Uhr nachts, als ich nach unten gegangen bin, um was zu essen zu holen, habe ich dann im Wohnzimmer gehört, wie meine Mom Bowling spielt. Es ist tatsächlich, ich habe diese Konsole, aber ich habe so gut wie kaum Spiele dafür. Also wirklich fast keine. Aber trotzdem habe ich sie mir gekauft, einfach weil die Konsole so beliebt war. Ich habe sie gekauft wegen ein paar Games, die ich nur darauf spielen konnte, wie zum Beispiel Monster Hunter. Monster Hunter Try. Das habe ich darauf sehr, sehr gerne gespielt, weil Freunde. Weil Monster Hunter? Weil Monster Hunter, richtig. Dann die No More Heroes Teile, Teil 1 und Teil 2. Die gab es halt nur für die Wii, also muss ich sie halt darauf spielen. Großartige Games. Oh, herrliche Spiele. Dann natürlich auch Xenoblade Chronicles. Absoluter Klassiker. Großartig, ja. Fantastisches Spiel. Das ist großartiges Spiel. Fantastisches Spiel, das habe ich da. Das ist wahrscheinlich beste JRPG auf der Wii. Ja. Eigentlich eines der besten JRPGs auf der Wii. Da gab es ja auch Chocobo Dungeons, das hast du ganz gern gespielt, Markus, das weiß ich noch, was du erzählt. Ja. Da gab's. Ja, Chocobo Dungeons, ich habe es mir für eine Handvoll Spiele gehofft. Chocobo Dungeons war dabei. Auch Xenoblade, Detective Conan, das Spiel. Das hast du sogar noch, das weiß ich. Das habe ich noch, ja. Das wird wahrscheinlich ein Point-and-Click-Adventure sein, oder? Oder ist es eine Visual Novel? Ich würde eher sagen, eine Mixtur. Hm. Aber eher Point-and-Click in einer 3D-Welt. Ja, dann ist es ja mit dem Zapper, also mit der Wiimote, wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Genau. The Last Story. Das ist ein sehr unterschätztes JRPG. Ja. Absolut. Auch The Last Story ist großartig. Rune Factory darf man nicht vergessen. Rune Factory darfst du nicht vergessen. Frontier und Oceans. Gab es natürlich auch wieder die Animal Crossing Games, die da auch sehr beliebt waren. Ja, also ganz ehrlich, wen interessiert Animal Crossing, wenn er Rune Factory hat? Und natürlich nicht zu vergessen The Legend of Zelda, was da auch rauskam, was die Leute bis heute hassen wegen der Scheißsteuerung, was Kack, weil es einfach eine Scheißsteuerung ist. Ja, Spiel Skyward Sword ist ja mit Abstand, nicht mit Abstand, also da sind noch ein, zwei andere Teile dabei, aber du hast halt Skyward Sword, was halt echt nicht so beliebt gewesen ist, weil es sich viel zu sehr auf sein Gimmick verlassen hat, dasselbe wie eben bei Mario Sunshine auf dem GameCube. Mhm. Ja. Hat sich viel zu sehr darauf verlassen, ja, du kannst das Schwert ja selber schwingen, ja toll, danke. Ja, es war sehr unbeliebt. Da habe ich nicht nachgefragt, Mann. Ja, das ist sehr unbeliebt gewesen. Ich finde es lustig, wie sie dann gesagt hat, ja, in der neuen Version haben wir die Steuerung dann so gemacht, dass du es nicht machen musst. Ja, du musst es trotzdem machen, weil die Steuerung Katastrophe ist mit dem Gameplay. Ja, fürchterlich. Ja. Ein Spiel, das wir auch nicht vergessen dürften. Wenn ich das früher gekannt hätte, wer weiß, ob ich dann Jura studiert hätte. Hä? Also, Phoenix Wright Ace Attorney. Moment mal! Moment mal! Objection! Super. Oder natürlich unvergessen und legendär Link's Crossbow Trading. Oh ja, mein Gott. Oh ja. 40 Euro für, ich glaube, 9 Level sind's, wo du einfach mit Link ballerst. Ja, oder du denkst, Moment mal, habe ich nicht das selber. Wo extra dann noch so Nintendo-typisch noch so ein Zapper dabei lag, wo du die Remote reintun konntest. Habe ich dasselbe nicht in Wii Sports gehabt? Ja, hast du. Nur hast du ein Zelda-Skin dabei. Viel Spaß. Die grauenhaften Just Dance Games, die bis heute laufen. Die großartigen Kirby-Spiele. Kirby und das magische Garn. Ja, das ist so schön. Magische Garn ist halt so Zucker hübsch. Pur. Es ist Zucker pur, Alter. Das ist mehr als nur Zucker. Epic Yarn war es, ja. Return to Dreamland war super, das stimmt, ja. Ja, da gab es ja gerade erst das... Remake, nenne ich es mal. Ja? Nicht Remake, Remaster eigentlich. Für die Switch von Kirby's Dreamlet. So gut. Da gab es noch eine Twilight Princess, gab es da nochmal dafür, richtig? Das war ja, das haben sie ja wie bei der Switch gemacht. Das kam für den GameCube raus und für die Wii. Und du hast halt gemerkt, dass es rein für den GameCube entwickelt wurde, weil die Remote-Steuerung eine absolute Vollkatastrophe gewesen ist. Ja, selbstverständlich. Da hat es auch mit den Lego-Games angefangen, dass der da rauskam. Es gab auch die ganzen Games, die es natürlich auch für die anderen Konsolen gab, gab es auch hier, nur halt in abgeschwächter Form, was irgendwie Nintendo beibehalten hat. Aber die waren ja eher, also mir wären sie zumindest eher auf den anderen Konsolen geläufiger. Ja, es gab die grauenhaften Mario und Sonic über den Olympischen Spielen-Spiele. Mein Gott, waren die scheiße. Es waren furchtbare Minispielsammlungen. Dann gab es die Mario Partys, klar. selbstverständlich. Waren wir da schon bei bis Part 9, glaube ich, ne? Ja, bis Part 9, richtig. Ein Part 10 war bei der Wii U. Ansonsten die meisten, also wir haben, glaube ich, von den Games, die am meisten, am wichtigsten sind für die Wii. Ja, die für uns wichtigsten, weil der Rest ist, es war ja da, wo der Casual-Markt größer geworden ist. Durch. Richtig. Ja, ja, mit der Wii war der Casual-Markt riesig irgendwann. Ja, ja, weil die ja sogar in Altersheim standen und so weiter. Ja. Die Resident Evil 4-Version für die Wii fand ich witzig. Da gab es einen komischen Controller dazu mit einer Kettensäge. Der hat auch überraschend gut funktioniert. Da hat Capcom sich richtig Mühe gegeben mit dem Port. Es hat gut funktioniert, aber irgendwie hat es mir nicht getaugt, muss ich ehrlich zugeben. Das ist ja furchtbar mit dem. Gut, ich mag auch dieses scheiß Nunchuck, die ganzen Bullshit. Ich hasse dieses Ding einfach nur. Ja, ich will einfach nur meinen Controller in der Hand haben. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Bewegungssteuerung, shit, das habe ich noch nie gemacht. Wie gesagt, es gab halt die ganzen Games, die es halt auch für alles Mögliche gab. Es hat dann auch für die Wii, hauptsächlich die Hüchner in abgeschwächter Form, die ganzen Call of Duties und so weiter. Furchtbar. Katastrophe. Ja. Die Wii war eine nette Konsole. Das Problem war ihr dämliches Bewegungsgimmick, meines Erachtens. Ja. Aber sie hat halt wirklich ein paar Akzente gesetzt. Ja, ein paar Akzente gesetzt, das stimmt allerdings. Dann hat ja natürlich Nintendo nicht aufgehört mit Innovationen. Und dann kam 2011 kam dann der Nintendo 3DS. Haben wir überhaupt über den normalen DS schon gesprochen? Nein, aber über den können wir auch noch ganz kurz reden. Der Nintendo S kam nämlich 2004. Ja, gut. Ja, über DS und 3DS können wir natürlich kombiniert reden. Ja, das ist ja. Ich habe einen DS Lite gehabt. Und ja, ich habe ja von meinem ersten Gehalt als Azubi habe ich mir eine 360 geholt mit zwei Spielen. Assassin's Creed 1 und Mass Effect 1 und ein DS Lite mit Pokémon Diamant fast, glaube ich. Und dann habe ich natürlich nur Pokémon gespielt die ganze Zeit. Ich habe mir bei Erscheinen den 3DS XL mit der Fire Emblem Edition. Natürlich. Den habe ich auch gekauft, weil Markus sich gekauft hat. Und das war der einzige, den ich mir gekauft habe. Und ich glaube, dieses Gerät, ich hatte zwar drei oder vier Spiele, Pokémon, irgendwas anderes noch, ja, und Fire Emblem. Also, das ist, glaube ich, auch das meiste, was da drauf lief. Ich habe mir den DS gekauft wegen einem einzigen Spiel. Jetzt fragt man sich natürlich. Final Fantasy Tactics. Bingo! Final Fantasy Tactics Advance 2. Das habe ich heute noch. Ja, stimmt, das hast du mir, glaube ich, mal geschenkt. Ja, soweit. Das habe ich dann auch gesuchtet zwischen Fire Emblem und Fire Emblem. sorry, also ich glaube, der 3DS ist von mir missbraucht worden als Fire Emblem-Konsole. Fire Emblem, ja. Fire Emblem, wie hieß es? Was wie hieß das genau? Fire Emblem? Fire Emblem, das Remake vom allerersten, genau? Hier ja. Blazing Dragon oder wie es hieß. Shadow Dragon hieß es. War das Remake genau, vom allerersten. Genau, es gab Fire Emblem Echoes gab es dann das auch. Das Remake vom zweiten Teil gewesen ist. Genau. Echoes war cool. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall gab es das halt für den. Da gab es noch Fire Emblem Awakening. Fates? Awakening war es, stimmt. Awakening und dann kam Awakening Fates. Genau. Awakening war es, ja, das war dabei. Fates war das, wo du drei Wege hattest. Ja, genau, richtig. Awakening war das, was am Anfang ganz gut war und plötzlich gab es den Zeitsprung und das Spiel hat dir in den Arsch getreten aus irgendeinem Grund. Nee, das Lustige bei Awakening ist, es war so. Wenn das Fire Emblem jetzt nicht erfolgreich wird, wird die Reihe für immer eingestampft. Zack, erfolgreich. Und es hat sich, keine Ahnung, mehr als 1 Million Mal verkauft und alles war wieder gut. Ja. Ja, bei der 3DS muss man auch sagen, egal was sie, das ein bisschen wie später mit der Switch, alles was sie da drauf geschmissen haben, wurde zu Gold. Ja irgendwie schon. Es war brutal. Habt ihr einen normalen DS gehabt? Habt ihr schon erwähnt, glaube ich. Einen normalen DS habt ihr nicht gehabt, ja. Oder? Nee, ich hatte nur den DS Lite, aber das Geile am DS Lite war ja noch, dass du da noch die Game Advance Spiele reinpacken konntest. Das war auch einer der Gründe. Ich hatte nur den Fire Emblem 3DS. Ah, okay, gut. Das war für mich eine eigene Edition. Das stimmt, ja. Ich habe den, wie gesagt, den DS Lite gehabt, nur wegen Final Fantasy Tactic Advance 2. Advance 2 ist großartig, kann ich nur empfehlen. Fantastisches Game. Nicht so gut wie der erste Teil. Aber dennoch immer noch sehr, sehr geil. Wenn ihr den irgendwo noch finden solltet, ich habe ihn hier. Noch original und den werde ich auch niemals hergeben. Ich habe damals einen Emulator gefunden. Ich habe damals ziemlich viele Spiele emuliert, weil ich sie ja nicht spielen konnte. Ich hatte damals einen funktionierenden Emulator gefunden für 3DS-Games. Also nicht für DS-Games, für 3DS-Games nicht. Aber da konnte ich einiges mal ausprobieren. Unter anderem auch die Pokémon-Games, die ich nie gespielt habe. Ja, die waren okay. Ja, das Problem bei den DS-Pokémon war, zumindest bei den ersten, also hier Diamond und Pearl, bevor dann hier Platin rauskam, dass sie sehr generisch nach RPG Maker ausgesehen haben. Ja. Also die haben optisch keine Verspieltheit gehabt, keine echte Identität, wenn du mich fragst. Es war so, keine Ahnung, die neuen Pokémon waren ganz nett. Es hat sich gut gespielt, wie immer. Es ist ja immer noch Pokémon. Ja. Dafür ist aber es ist so, erst mit der, da war es wirklich so, das war so ein bisschen wie mit Pokémon Gelb, dass die Master Edition davon wirklich das Spiel besser gemacht hat. Soul Silver. Weil Platin hat sich dann nochmal wie ein ganz eigenes Game angefühlt. Ja. Soul Silver gibt es heute eines der besten. Soul Silver ist auch die neue Erweiterung von. Die Erweiterung von Silver. Ja, Hard Gold und Soul Silver war wahrscheinlich das eins der besten Remakes, die es je gegeben hat. Ja. Ja, und die sind nicht mehr bezahlbar. Null. Nee, absolut nicht. Nicht mehr bezahlbar. Das macht mich so traurig. Nur übertroffen halt von Omega Rubin und Alpha Saphir. Das sind, glaube ich, die besten Remakes, die es je gegeben hat. Ja. Aber Hard Gold und Soul Silver sind direkt dahinter. Ich weiß auch, wo damals irgend so ein Heini bei euch in den Laden kam, da wo du noch gearbeitet hast, im Stop-Game. Und da habt ihr Soul Silver angeboten gehabt für 60 Euro, da ging der hin, hat's mitgenommen und ist heimgelaufen. Und so, wow, ja. Damn. Ja, es ist ja, weil halt, das online halt das Doppelte kostet. Ja, es kostet hier zum Beispiel, sehe ich gerade, 150 Euro. Meine ich ja, wenn du es dann irgendwo für 50, 60 Euro siehst, natürlich nimmst du es dann mit. Ja. Ah. Ich find eher die Leute lustig, die es dann bei GameStop dann verkaufen, für dann, keine Ahnung, 15 Euro oder was du dafür bekommst. Ja. Oder lass es 20 sein, ich weiß gar nicht. Bei den Pokémon-Spielen sind sie etwas großzügiger. Ja, aber es ist trotzdem selbst schön. Ja, das ist wieder dieses typische. Ich war teilweise, je nachdem, ob mir der Kunde sympathisch war oder nicht, habe ich dann gesagt, verkauf's lieber online, du kriegst das Doppelte, Dreifache dafür. Ja, aber dafür habe ich keinen Bock. Digga, für das Dreifache würde ich mir die, aber nein, die haben da keinen Bock drauf. Da gab es noch Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2. Waren in Ordnung, aber erst Schwarz und Weiß 2, weil da halt wirklich die Story auch fortgeführt wurde. Das war ganz interessant. Ja. Aber trotzdem muss ich tatsächlich sagen, auch wenn wahrscheinlich jetzt ihr dann irgendwann anderer Meinung seid, die Pokémon XY fand ich dann nicht mehr so gut. Carla liebt die. Carla liebt XY über alles. Ich fand sie nur okay. Als der fette Typ meinen Namen getanzt hat, war ich raus. Das war voraus. Nee, raus war es dann bei mir, wie hieß das mit diesen Inseln? Sonne, Mond, ja. Da war ich raus. Das war das erste Pokémon-Spiel in meinem Leben, das ich nicht durchgespielt habe. Ja, also ich habe es abgebrochen. Ich hatte keinen Bock mehr. Und das nach der zweiten Insel. Ich habe es bisher auf die letzte Insel geschafft, aber dann musste ich irgendwie noch bei 10 Level grinden und da habe ich überhaupt keinen Nerv zu gehabt, also habe ich drauf geschissen. Ein Kumpel hat auch gesagt, die ging so oft, die sagt, dass er nach jeder aller 2 Metern wurde es dann die Hand genommen, irgendwo alles hingeführt, das ging so auf die Nerven. Ja. Ist halt so lustig, spiel mal das erste Pokémon-Game, da sagt dir keiner irgendwas. Ja. Keiner. Und trotzdem findest du alles. Ja, und dann hast du X und Y. Hier, guck mal, das ist ein Markt. Oh, guck mal, das ist ein Pokémon-Center. Oh, guck mal, da kannst du mit den Leuten reden. Hier kannst du deine Bälle waschen. Ja, es ist halt wirklich so. Das ist so. Oh, guck mal, siehst du dieses Gras? Ja, da können wilde Pokémon drin erscheinen. Und es hört nicht auf und ist so, du spielst das Spiel irgendwie 10 Stunden und du kannst einfach nicht frei spielen. Es ist furchtbar. Da gab es übrigens auch die erweiterten oder auch die neuen Fassungen von den Mystery Dungeons. Blue Rescue Team, A Pearls of Darkness, A Pearls of Sky und A Pearls of Unglaublich Time. Beliebte Games. Sehr, sehr beliebte Games. Kann ich verstehen. Also Blue Rescue Team habe ich gespielt. Kann ich verstehen, dass es beliebt war, aber mich hat es halt wieder verloren gehabt ab dem Grindy. Als es irgendwann Grindy wurde. Ja, mich hat es verloren gehabt, weil es mich nie interessiert hat. Da gab es natürlich noch die legendären, den Touchscreen zerstörenden Pokémon Ranger Spiele. Ja, oh, mit diesen wo du diese Kreise zeichnen musstest. Hier habe ich auch nur von denen habe ich auch nur gehört wegen Jaden Animation. Ja, absolut legendäres Video von Jaden Animations, kann man nur empfehlen. Ja, kann man nur empfehlen. Die ganzen Pokémon. Totgelacht bei dem Video. Totgelacht. Nee, aber gerade alle ihre Pokémon-Videos sind gut, aber das Pokémon Ranger, da habe ich mich totgelacht bei. Ja, die ist sehr, sehr gut. Ja, Pokémon Ranger Samurai und Super Legends. Katastrophale Games. Shovel Knight gab's noch. Shovel Knight gibt's für alles. Shinigami Tensei gab's auch. Ja, richtig. Die sind geil. Es gab extrem viele JRPGs für den DS. Die sind brutal so schwer. So geil, aber nicht mehr erhältlich. Absolut keine Chance. Also wer keine Frusttoleranz hat, soll sie sich eh nicht kaufen. Diese beschissenen, absolut furchtbaren Professor Layton Games. Mir scheißegal, was die Leute sagen. Die sind gut. So dreckig. Einfach nur Dreck. Bah! Ich fand das echt schöne Geschichten. Es erzählt schöne Geschichten und die Rätsel, da kannst du musst du wenigstens mal wirklich deinen Kopf benutzen. Ja, richtig. Auf das Haus, auf was du hin musst, draufgeklickt. Das ist nicht das Haus, das ist das Haus, das ist die Wohnung, draufgeklickt. Das ist nicht das Haus, das ist das Haus, das ist die Wohnung, wo ich hin muss, draufgeklickt. Nein, das ist nicht, es ist dieselbe Wohnung, dieselbe Stock, dasselbe Stockwerk, ein Fenster daneben, Spiel raus, verkauft, fuck das shit. Leck mich, ohne Witz. Oh, da war ich wütend. Scheiß Game. Kommen wir zu schöneren Spielen. Rune Factory 4. Ja, das war Carlas Lockdown-Game. Rune Factory 4. Wenn ich die ganze Zeit Monster Hunter gespielt habe, hat sie da halt Rune Factory 4 gespielt. Ah, okay. Cool. Nee, ich habe irgendwie von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends Monster Hunter gespielt, habe mich schlafen gelegt und sie hat noch bis 4 Uhr morgens in dem Game gegrindet. Das war so lustig. Es gab das Simpsons Game gab es für alles, das weiß ich noch. Ja, ja. PS3, ja. PS2, DS, für PSP und so weiter. Das ja, es gab alles. Ja diese Zeiten, wo wirklich auf allem Konsolen und Handhelds die ganzen Lizenzspiele rausgekackt wurden. Ja, die ganzen Lego Games auch. Das war so überflüssig. Die Lego Games auch. Gab auch die ganzen, es gab ja alles, Spider-Man-Games, SpongeBob und so weiter. Star Wars, die Force Unleashed. Force Unleashed, das war das Schlimmste. Das kam für alles raus. Force Unleashed kam für PlayStation 2, für Xbox 360, für PlayStation 3. Force Unleashed war aber genauso schlimm wie die Lego. Ja, aber Force Unleashed war jede Version überall raus. War jede Version anders, das war das Witzige. Die PSP-Version war anders als die PlayStation. Ist ja an sich was Gutes. Weird. Das war richtig weird. Und hast du in der PlayStation-Version. Der PlayStation 2 war so, dass du noch so einen extra Fighter dabei gehabt. Das war richtig weird. Also der 3DS und der DS sind beide sehr, sehr beliebte Konsolen. Vergesst nicht, dass das. Aber auf Dauer. Was mir gerade einfällt. Finde ich, geht er dir auf die Augen. Was mir gerade einfällt, ist das GTA. Chinatown Wars. Chinatown Wars war geil. Das war ein geiles Spiel. Da habe ich so gekotzt, als das erst für den 3DS rauskam. Oder für den aber allen voran war es eigentlich eine JRPG-Konsole. Es gab so lächerlich viele JRPGs für die DS. Absolut, das war nicht mehr feierlich. Aber das Problem war einfach, dass es keine Konsole war. Und das meinte ich, irgendwann haben mir tatsächlich die Augen wehgetan. Und ich habe dann diese Konsole, glaube ich, seither nie wieder angerührt. Oder den Handheld. Weil ich will es halt lieber auf dem großen Bildschirm spielen. Ja, das ist mittlerweile so bei mir auch so. Ich mag einfach keine JRPG. Handhelds mehr. Ich mag keine Handhelds mehr. Früher mochte ich sie. Heutzutage denke ich mir so, warum soll ich mir eine Handheld-Uhren fucken? Also ist das genauso, wie Leute sagen, oh, mit dem Steam Deck spiele ich immer voll die ganze Zeit. Ich so, wozu? Ich habe einen großen Fernseher. Kann ich das Ding auf dem Fernseher anschließen? Ja, kannst du. Ich habe einen 60-Zoll-Fernseher, damit ich auf meinem kleinen Gameboy-Bildschirm dann spiele. Ja, damit ich auf den kleinen Bildschirm dann die Steam-Spiele spiele. Genau, leck mich. wie gesagt, es ist eine sehr beliebte Konsole gewesen. Gewesen tatsächlich, weil sie ist eigentlich tot, es wird nichts mehr hergestellt. Die Server von den ganzen Dingen sind alle offline, leider. Und die haben jetzt auch den eShop abgeschaltet. Ja, ich liebe meinen DS, aber du weißt, mein 3DS liebe ich bis heute. Die Games dafür, die ich habe, finde ich immer noch großartig. Nicht zu vergessen: Bravely Default, Bravely Second. Großartige Games, absolut. Wo ich und natürlich Monster Hunter, ist klar. Monster Hunter Try, 3 Ultimate war es, was noch? Monster 4 und Cross. Natürlich die Fire Emblem-Teile, Echoes und so weiter haben wir schon besprochen. Die Monster. Ich finde, nur um das abzuschließen mit Fire Emblem, ich finde Awakening am besten. Ja, ich auch. Ja, absolut. Monster Hunter Stories kommt jetzt übrigens auch nochmal raus für der erste Teil. Switch, ja. Für die Switch und so weiter. Ja, Gott sei Dank. Der zweite auch noch. Drauf. Kriegst du nämlich. Zweite auch nochmal. Ja, aber den ersten kriegst du nirgends mehr her. Das ist wahr. Da möchte ich ihn nochmal bedanken bei dem lieben Jürgen. Das ist brutal. Muss ich bei Carla bedanken. Die ist immer so: Hier, ist das nicht was für Stefan? Ja, doch. Den zweiten habe ich noch auftreiben können. Der soll auch nochmal, der kommt gleichzeitig nochmal mit dem ersten raus, auch nochmal für die PlayStation, by the way. Und noch als Variante, auch nochmal cool, finde ich. Ja, wie gesagt, es gibt. Ich glaube, das Wichtigste haben wir. Die wichtigsten Games haben wir eigentlich dafür. Weil, wenn du da anfängst, die Liste durchzugehen, sitzen wir morgen noch hier. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Es gab jede Menge Zeug dafür, es gab auch jede Menge Lizenzkram dafür, ist ja klar. Am wichtigsten für uns natürlich, oder für mich besser gesagt, Monster Hunter, Final Fantasy, Tactics Advance 2, passt. All of Hell. Fire Emblem. Dann gab es natürlich, nach dem großartigen zwei Bängern, die sie rausgehauen haben, haben sie gedacht, wir zerstören jetzt erstmal unsere komplette Reputation und bringen 2012 die Wii U raus. Wovon kein Mensch wusste. Das ist, glaube ich, der logischste Schritt, den du als Unternehmen tun kannst. Das beschissenste Marketing überhaupt, was du dir hast vorstellen können für eine Konsole. Mein Gott. Eieieiei. Erstens siehst du die ganze Zeit nur das Tablet. Ja. Die ganze Zeit. Und dann nennst du es genauso wie die alte Konsole, aber nicht irgendwie Wii 2 oder sonst was. Nein, Wii U. Ja. Ja. Das ist so, welche Mutter, die ihr für ihr Kind was kaufen möchte, denkt, dass es eine neue Konsole ist. Welche? Es gibt ein zweiteiliges Video von Scott DeWiz auf YouTube. Das ist ein YouTuber, der sich unter anderem mit Nintendo verschrieben hat, der wunderbar komplett alles Mögliche zur Wii U schreibt, was da passiert ist, was schiefgelaufen ist und so weiter und auch die Starttitel behandelt. Weil auf dem Papier ist es eigentlich eine ziemlich gute Konsole. Ja, auch den Starttitel behandelt und so weiter und welche Spiele zu welchem Zeitpunkt rausgekommen sind und was für ein absoluter Fail dieses Ding war. Zwei Videos, aller jeweils zweieinhalb Stunden, wenn ihr Zeit habt, schaut es euch an. Großartig, herrlich, absolut. Ja. Starttitel für also das Ding, ich habe sie hier stehen, immer noch, sie funktioniert auch noch, weil die aus irgendeinem Grund sowas Bescheuertes hatte wie, hey, wenn du das Ding dann nicht mehr benutzt, geht sie kaputt. Was? Ja, weil da ein Chip eingebaut ist, der einen Fehler anzeigt, wenn das Ding dann nicht mehr angeschaltet wurde. Ja, da fällt mir nämlich ein, ich muss das dieses Jahr wieder anschalten, mein Gerät. Ja. Der Gerät. Schauen, ob es noch funktioniert. Ausschalten. Wenn es wieder wenn es noch funktioniert, ausschalten, wieder einpacken und fürs nächste Jahr einpacken. Das Gerät kaputt. Gab's auch ein paar Games dafür, aber die meisten dafür gab es ein paar. Wind Waker HD, Twilight Princess HD. Ja, großartig. Wo ich bis heute HD. Zu 110% nicht nachvollziehen kann, warum das nicht längst auf der Switch ist. Ja, Wind Waker HD ist fantastisch. Es sieht so wunderschön aus. Es ist lächerlich, wie schön das aussieht, ja. Xenoblade Chronicles X. Das hat zwar jetzt nichts mit der ursprünglichen Reihe zu tun, hat aber trotzdem in derselben Welt eine schöne Geschichte. Ist auch generell ein sehr hübsches Spiel. Ja, soll ein Remaster kommen irgendwann demnächst. Ja, Überraschung. Und dann ist bald diese Konsole für mich obsolet. Du hast sie ja nur gekauft, weil ich dich dazu gebracht habe, wie immer. Wegen Monster Hunter. Try Ultimate. Ja. Dass wir Try Ultimate zusammenspielen könnten, dann habe ich mir noch Xenoblade dazu gekauft. Richtig. Und, oh Gott, wie hieß es, die Mischung aus Persona und Tokyo Mirage. Also, genau, Tokyo Mirage. Was aber auch für die Switch Tokyo draußen Mirage, ist. Das ist F.E. Fire Emblem. Super, mittlerweile auch für die Switch raus, ist richtig, ja. Super Spiele. Nur mal so nebenbei, ich finde das Monster Hunter Tri Ultimate das hübscheste Cover aller Monster Hunter Spiele hat. Ja, das stimmt, absolut. Du guckst das an und willst sofort zocken. Du guckst das an und willst es einfach nur zocken. Ein großartiges Game, ich liebe es. Ihr habt das zu Tode gespielt, dieses Spiel. Jesus Christ. Ist halt Monster Hunter. Da gab es auch, natürlich gab es auch Twilight Princess HD und Wind Waker HD. Twilight Princess HD und Wind Waker, die habe ich beide hier. Es gibt auch Breath of the Wild. Das ist das letzt erschienene Spiel für die Wii U gewesen. Ja, es ist der gleiche Move, den sie halt auch beim GameCube auf die Wii gemacht haben. Ja, weil sie damals versprochen haben, ja, wir bringen noch Zelda für die Wii U raus. Also haben sie dann Zelda für die Wii U und für die Switch damals gleichzeitig rausgemacht. Das lief aber auf der Wii U auch ohne Probleme. Ja, auf der Wii U ohne Probleme, da stand bei nichts. Ich habe ein paar Spiele für das Ding noch da. Nicht mehr viele. Monster Hunter natürlich. Ich habe vor allem die Zelda-Spiele da. Die 12 Zelda-Games. Aber viele Spiele habe ich nicht. Und nee, also ich muss tatsächlich sagen, das ist so eine Konsole, die ich wirklich nur gekauft habe, dass wir zocken können. Ja. Davon. Ja, liegt aber auch daran, dass sie inzwischen alles, also zu 90% auch alles Wichtige halt auch auf die Switch geportet haben. Ja. Muss ich sagen, ich flieg gerade so drüber und denke mir, ich glaube, es gibt gar kein Spiel, über das ich jetzt reden wollen würde, weil jedes, das ich kenne, kenne ich von der Switch. Ja, zu 90%, ja. Oder von anderen Konsolen. Ist halt also wirklich so. Das ist halt, die einzige, was noch fehlt, sind die beiden Zelda-Spiele. Ja. Es gibt nichts, was wirklich so richtig raussticht, außer die Zelda-Spiele und Monster. Xenogame, die zwei Zelda-Games fehlen noch und die Sache hat sich damit erledigt. Ja, dafür gibt es aber als Ausgleich halt GU. Also da würde ich jetzt nicht so... Ja. Da ist ja nur der dieses Wasserdrachenmonster, was Lagriacus heißt der, glaube ich. Lagricius, Lagratius, ja. Ist ja auch das einzige Monster, glaube ich, das fehlt. Also so richtig fehlt. Es gibt bestimmt noch ein paar Monster, die es nur da gibt, aber... allen voran halt der Lagriacus, weil, glaube ich, irgendwie dieses Leviathan-Skelett nicht einfach vernünftig übertragen bekommen auf die Switch angeblich. Inwieweit das stimmt, kann ich natürlich nicht beurteilen. Die Unterwasserkämpfe waren scheiße, das ist alles, was ich dazu sagen. Die war einfach davon. Ja, ich erinnere mich noch an unseren Fluch, unsere Fluch. Ach Gott, ja. Absolut, grauenhaft. Dann gab es, damit hat Nintendo sich fast verschossen mit der großartigen Idee. Sollen wir Nintendo machen immer was Gutes, aber dann müssen sie sich wieder ausgleichen, wenn sie immer Scheiße bauen. Naja, es gab zwar ein paar Games, die dafür rausgekommen sind, die auch Starttitel waren, aber die meisten davon kamen zu spät. Das war das Problem. Die haben Sachen versprochen. Die sind ja, glaube ich, nicht mit dem richtigen neuen Mario gestartet. Nee. Die sind ja, glaube ich, mit dem New Super Mario Bros. Ins Rennen gegangen. Die sind mit diesem komischen Nintendo Land ins Rennen gegangen, was eine Minispielsammlung war. Ja gut, das war. ist ja wie, das hätten sie aber da dazulegen sollen, wie Wii Sports damals. Ja, und war auch in manchen Bundles dabei. Aber nur in manchen. Ja, aber es gab, glaube ich, keinen vollwertigen Mario-Titel. Wie gesagt, ich glaube, nur New Super Mario Bros. U. Richtig, New Super Mario Bros. U gab es, richtig. Aber der kam auch viel zu spät, das war das Problem. Die kamen viel zu spät raus. Ja, der kam irgendwie erst 2 Jahre später, kam dann hier Mario 3D World. Ja. Wie du schon richtig sagst, aber viel, viel zu spät schon. Da war das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Ja, einer der Startdinger für das Ding war Zombie U, das wollte keiner haben. Ja. Und dann hast du noch dieses ganz schlechte Star Fox gehabt. Oh Gott, das ist ja. Mit der beschissenen Steuerung. Ja, vergiss es. Wo die Leute dann sagen, ihr seid nur zu faul, euch an die Steuerung zu gewöhnen. Nein, ich wollte einfach nur Star Fox haben und nichts, wo ich da irgendwie die ganze Zeit den blöden Controller noch vor dem Fernseher halten muss. Ja, das war... Oh aber was es auch gab, so ihre Gelddruckmaschinen Skylanders. Oh Gott. Aber Skylanders gab es... jede Figur einzeln kaufen musst. Skylanders gab es aber für alles. Ja, das war ja von Blizzard, glaube ich, nicht direkt von Nintendo. Aber es ist mir nur in Erinnerung geblieben, weil ein Kumpel von mir, der hat sich alles damals von Nintendo dafür geholt. Brutal, was da an Geld reinfließt. Ja, das war für Blizzard, das war Gelddruckmaschine Skylanders, das war nicht normal. Wir stellen wieder fest, egal welches Spiel du so wirklich rausgreifst, dann stellst du gleich wieder fest, Moment, das gab's aber für alles. Yes. Ja. Also sie haben sich irgendwie ins Ausgemanövriert mit ihrem Mein Film, Favorit war auch eines der ersten Spiele war Mass Effect 3. Ja. Aber nur Mass Effect 3. 1 und 2 sind nie dafür erschienen. Nicht mal die DLCs waren nicht mal dabei. Nur das Standard-Game. Du denkst so, was zum Geier? Wo du nur diesen Start-Comic mit den wichtigsten Entscheidungen dann immer hattest? Ja, warum soll ich das spielen? So ein Schwachsinn. Also so was Dummes. Ja, absolut. Und dann auch das so. Dann, also ja, das Spiel hatte ja eine Super Mario gegeben. Ja, hat es. Aber wie gesagt, schon am Anfang serviert, eindeutig zu spät. Gestartet hat es mit Epic Mickey. Epic Mickey war kacke. Dann haben sie noch einen zweiten Teil rausgebracht. Ein relativ gutes Spiel haben wir vergessen. Also für mich gutes Spiel. Ich weiß, Stefan mag es nicht. Mario Maker. Nope. Ich kenn's nicht. Ich hab's nie gespielt. Nee, das Geile am Mario Maker ist, es ist das, was Stefan dem Spiel vorwirft, da gebe ich ihm auch recht, ist so Nintendo einfach gesagt, nachdem sich alle bei New Super Mario Bros. Aufgeregt haben, ja, mach die Level doch selber. Und Gott hat die Community da abgeliefert. Ja. Weil du konntest, solange du halt online warst, hattest du halt Zugriff auf alle Level, die die Spieler gemacht haben. Und scheiße, war das geil. Ja, übrigens nicht mehr lange, weil die Server werden abgeschaltet zu dem Game. Ja gut, macht ja nichts. Das heißt, du kannst es läuft ja schon lange. Es gibt ja auch das Teil 2 für die Switch, also es ist völlig wurscht. Das heißt, du kannst das da nicht mehr spielen. Das Geile ist, dass es echt Leute gab, die dann original gesagt haben, ja, jetzt kann man es ja durchspielen. Ja, ja. Du kannst ja schon länger keine neuen Spiele mehr da hinzufügen und die Server selbst sind down, glaube ich, aber du hast noch Zugriff auf alle Level. Ja. Aber es sind, keine Ahnung, ich glaube 5 Millionen Level und was weiß ich nicht alles. Und so über ein Drittel davon sind hardcore-scheißschwere Kaizo-Level. Du spielst das Spiel nicht durch, nein. Du spielst in deinem Leben nicht 5 Millionen Mario-Level durch. Deswegen ist ein Level, was davon kannst du dich verabschieden. Ein Level, das existiert, habe ich vorhin gelesen im Bericht, der bis heute noch nicht durchgespielt wurde und sie haben noch 3 Monate Zeit. Ja, wie gesagt, du kannst, egal ob das leichte oder schwere Level sind, es sind über 5 Millionen Level. Vergiss es. Ja. Die Wii U war ein Flop. Ein absoluter Flop, verständlicherweise. Ja. Auch keine gute Konsole. Auch das Online-Ding, was sie sich da haben einfallen lassen, die lagen halt online. Das ist halt Nintendo. Das ist so, als ob du irgendwie alten Leuten. Die Server waren eine Katastrophe, ja. Ja, es sind halt Leute. Es gab nur neben den Zelda-Spielen ein wirklich gutes Spiel und das ist bis heute auch das meistverkaufteste Switch-Spiel, nämlich Mario Kart 8. Richtig, das ist doch bis heute ein sehr, sehr gutes Mario Kart. Nein, es auch, ist das beste Mario Kart. Auch das, das Smash war für die Wii U zwar beliebt, aber nicht so beliebt wie das für die Wii oder für den GameCube. Wii U, wie gesagt, ich hab's hier. Für die 3 Games, die sagen, ist ganz okay, bis du irgendwann mal dann endlich. Ein Geiststoff gibt. Endlich MLKs. Aber um das Segment, weil der Podcast sich damit ja auch dem Ende zuneigt, mit was Positivem zu beenden, die Wii U hatte den mit Abstand besten, die mit Abstand beste Virtual Console. Das stimmt, ja. Ja. Auch wenn die Preise. Dachte jetzt, du wolltest. Auch wenn die Preise. Auf was Positives hinweisen. Switch kommt dann noch zukünftig nachgetragen. Ja, das sagt Stefan dann gleich in der Verabschiedung. Aber ich will noch mal eine Lanze für die Virtual Console brechen, wo ich bis heute heule, dass wir das nicht auf der Switch haben und ich nie verstehe, wenn die Preise nicht da ist. Ja, trotzdem, aber wir hatten es wenigstens. Ja, das stimmt, ja. Wir konnten uns... Das ist, weißt du, da ist mir völlig egal, ob ich dann nochmal 25 Euro für Pokémon ausgebe. Ist es frech? Ja. Sollte man es für den Preis anbieten? Definitiv nicht. Würde ich es trotzdem zahlen? Selbstverständlich würde ich das. Und lieber, ich habe da eine Plattform, wo ich es zumindest kaufen kann, wenn auch überteuert, aber immer noch nicht so teuer, wie wenn ich es irgendwo online kaufen will. Das stimmt allerdings, ja. Aber es ist halt Nintendo. Nintendo kümmert sich einen Scheißdreck drum. Mir interessiert das nicht. Ja. Das ist schlimm. Und das ist halt zum Kotzen. Das ist so, lieber kacken wir dir 3 Spiele alle 3 Monate dahin, die keiner spielen will. Ja. Nee, es ist halt schade, weil die Virtual Console, du hast wirklich sehr, sehr, sehr, sehr geile Spiele mit dabei gehabt. Nicht alle, aber das macht ja auch nichts. Aber wie gesagt, ich vermisse es sehr. Die Virtual Console war schon was ganz Tolles. Ja, auch wir können nur hoffen, dass bei Nintendo in irgendeiner Führungsetage mal jemand sitzt, der sich denkt, hey, mit einer Virtual Console, die richtig geil dafür ist. Dafür müsste der aktuelle Präsident halt endlich mal abdanken. Und ich sage nicht sterben, weil ich wünsche niemandem den Tod. Einfach nur abdanken, verpiss dich. Wiedersehen, ciao. Ja, wir brauchen einfach einen, der nicht sagt, der nicht dran sitzt und sagt, Leute, was ist denn dieses Internet? Das Schlimmste, was Nintendo passieren konnte, war halt der Tod von Satoru Iwata. Oh Gott, ja. Mein Gott, ja. Das war echt das Schlimmste, was ihm passiert ist. Der Mann, der damit nicht Mitarbeiter in einem Down von Nintendo gefeuert werden mussten. Das war ja, glaube ich, kurz bevor die Wii rausgekommen ist. Weil der GameCube nicht erfolgreich war, ging es Nintendo ja nicht gut. Ja. Und dann hat Iwata einfach auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet, damit keine Leute gefeuert werden müssen. Richtig. Und das was ein echt nicer Was für ein Ehrenmann, Alter. Was für ein absoluter Ehrenmann. Wie wir in den letzten paar Monaten erfahren haben, macht das heutzutage keiner mehr. Nein, absolut nicht. Das hat auch früher zu der Zeit keiner gemacht. Nein, es ist, als ob der EA-Chef das jemals gemacht hätte. Never. Oh, auf jeden Fall. Als ob irgendein CEO einfach sagen würde, okay, bevor ich jetzt 10 Mitarbeiter feuern muss, kriege ich halt nur noch die Hälfte angehalten. Ja. Was aber auch zeigt, dass du als Firmenchef von Nintendo noch eine gute Stange Geld bekommst. Das stimmt. Auf jeden Fall. Er hat auch immer die Innovation mit angestoßen. Er hat immer nach der Philosophie gelebt. Es ist so, wir machen das für die Spieler. Wir brauchen Produkte, die den Spielern Spaß machen. Dann kaufen die Leute das auch von alleine. Siehe 3DS und Wii. Ja, auch ja, der 3DS ist so, hat sein Konzept ist sein, ja, seine Konzepte sind ja zu 100% aufgegangen und haben Nintendo erst wieder in die Erfolgsspur gebracht. Ich werde absolut nie verstehen, wie Nintendo von diesem Weg abkommen konnte. Ja, weil Money, aber, weil Geld. Aber egal, das würde jetzt in eine zu traurige Richtung führen. Einfach nur Rest in Peace, ja, Satoru Iwata, du warst ein absolut großartiger Mensch. Ja. Und absolut. Nintendo bringt uns die Virtual Console zurück. Dankeschön. Oh, bitte. Ja, ja, es wäre schön gewesen. Ich glaube, er hätte auch gesagt, warum die Server abschalten. Wir bauen warum sollten wir die Server abschalten? Die Dinger geben uns heute noch Geld, sind ihr doof? Die Server werden nicht abgeschaltet. Die Server lassen wir da, fertig. Du konntest ja für den 3DS konntest du dir die Pokémon Games nochmal kaufen für einen 10er, was eine sehr geile Idee war. Was sollst du denn nicht mehr kannst? Geht nicht mehr. Selbst wenn du nochmal so ein Ding findest, wo du den Code eingeben kannst, ich hatte ja die stille Hoffnung, dass sie halt die Shops vom DS und von der Wii U abschalten, dass es jetzt endlich auf die Switch kommt, aber nada. Nope. Falsche Hoffnung. Wir bringen euch lieber Mario Games, die kein Schwein spielen will oder zum 100. Mal irgendeine Mario Collection. In einer abgeschwächten Form. Ja, es war mein Favorit. Es ist Mario Tag. Hier, statt euch endlich Super Mario Land 1 mit in den Gameboy zu tun, ihr habt ja Mario Tennis und Mario Golf und Dr. Mario. Ja. Genau, die Spiele, die keiner spielen will. Viel Spaß! Das Mario Tennis Spiel für den Game of Color ist ganz nett, weil da hast du wirklich eine Kampagne zum Spielen, wo du vom kleinen Tennispopel zum besten Tennisspieler wirst. Das ist ganz nett, aber es ist nicht das, worauf wir gewartet haben. Naja, ich sag immer noch, wenn die endlich mal auf die richtige Idee kommen und wir ihren Arsch hochkriegen und endlich die Pokémon-Teile für die Virtual Console machen. Was? Und dann brauchen sie sich nicht mehr beschweren, oh, unser Online-System macht nicht so viel Geld. Sonst wie Kohle ihr damit macht. Mit dem Online-Ding. Sobald sie halt wirklich Pokémon Rot, Blau, Gelb, Silber, Gold. Gold, Silber, Kristall und eben Rubin und Saphir und Smaragd drauf packen. Da rennen die denen doch die Bude ein. Ja, was? Wer weiß, vielleicht ist das einfach irgendein Fallout-Szenario für sie. Bevor wir bankrott gehen, hauen wir die Pokémon-Spiele raus. Ich habe eher das Gefühl, dass da irgendjemand in der Pokémon-Company, aus welchem Grund auch immer, keinen Bock drauf hat. Weil die müssen trotzdem immer noch das Okay geben dafür. Ja. Fuck you, Pokémon-Company. Ja, aber echt. Oder es ist nur eine Sache des Geldes, dass sie sich nicht einig werden. Aber gut, philosophieren mit mir. Es ist einfach, einfach Idioten, deswegen haben sie auch nichts gezeigt vom Gameplay von ihrem neuen furchtbaren Pokémon-Game, was eh scheiße aussehen wird. Selbst wenn die neue Switch oder die neue. Das war ja nur der Reveal-Trailer. Irgendwann gegen Ende des Jahres kommt dann noch eine Pokémon Direct, wie immer. Ja. Wo dann zwei Drittel wieder nur die ganzen Handy-Apps sind. Das war ja, Pokémon Sleep, kommen neue Pokémon rein. Ja, dankeschön. Da habe ich schon die ganze Zeit von geträumt. Danke. Du kannst jetzt virtuelle Kartenpacks aufreißen. Who gives a shit? Jetzt zeig mal neue Pokémon. Ja, wir haben Angst vor Palbo, deswegen hier nur ein Trailer. Ja, ja. Du glaubst doch wohl nicht, dass es in irgendeiner Form ein hübsches Spiel wird. Also nee, die Hoffnung habe ich schon lange aufgegeben. Die Hoffnung hat jeder aufgegeben. Wobei sie langsam halt durch Power World echte Konkurrenz haben. Was insofern lustig ist, dass Palworld absolut nichts mit Pokémon zu tun hat. Davon ab. Nein, aber es bildet eine wirkliche Konkurrenz. Ja, ja. Auch wenn ich es lustig finde, dass gerade bekannt gegeben wurde, dass die Entwickler von Palworld mit der ganzen Gewinn nicht umgehen können. Das ist so geil. Die haben doch gesagt, die haben keinen Bock auf AAA. Wir bleiben ein kleines Studio. Ich lache mich kaputt. Das ist so lustig. Die haben so viel Geld damit gemacht, dass sie jetzt gar nicht wissen, was sie damit tun sollen. Das ist großartig. God, I love these guys. Es ist, wie gesagt, also wir haben, es ist Nintendo. Nintendo wird immer bleiben. Nintendo wird eigentlich nicht verschwinden, meine Sachen. Das ist absolut möglich. Selbst durch große Fails wie Wii U oder wie durch den komischen Virtual Boy oder sowas. Oder halt Sachen, die. Das sind sie ja immer gestärkt raus zurückgekommen. Ja, nicht sonderlich erfolgreich von mir. Nintendo GameCube zum Beispiel war halt leider nicht sonderlich erfolgreich. Ja, schauen wir mal, was sonst jetzt passiert. Wir werden schauen, was passiert. Über die Switch reden wir, wenn endlich der Nachfolger der Switch angekündigt wird oder wenn wir endlich mal was gesehen haben. Vorher reden wir nicht über die Switch. Ansonsten können wir einfach nur sagen, ich mag das Ding, aber mehr sage ich nicht dazu. Ich liebe die Switch und Carla ist sowieso das ihre Lieblingskonsole aller Zeiten, glaube ich. Ja, großartige, großartige Konsole, aber über das Ding selber reden wir dann, wenn die neue Version davon und etwas ich sage es hier, ich werde extra dafür meine Switch-Sammlung durchgezählt haben. Ich auch. Ich auch, weil wir haben viel zu viele Switch-Geld. Ja. Wie gesagt, was ist bisher, wenn wir von der Switch weggehen, was ist bisher eure Lieblingskonsole von Nintendo? Meine ist das Super Nintendo. Meine ist das Super Nintendo. SNES. Ja. Für mich ist es, glaube ich, trotzdem der 3DS. Nee, von der Konsole, nicht von Handhelds, von Konsole. Achso, von Konsolen, der N64. Der N64, okay. Von den Handhelds ist es bei mir der Advance. Ich liebe den Advance. Der Fire Emblem DS. Ich bleib beim 3DS. Ich habe viel zu viel Zeit mit dem 3DS verbracht. Tut mir leid, Golden Sun, dich verraten zu müssen. Aber ich habe einfach viel zu viel DS gespielt, als dass ich da in irgendeiner Form... Ja. Ich verstehe. Absolut, verstehe ich auch. DS hatte gute Spiele. Ja. Für mich ist es der Advance wegen Final Fantasy Tactics. Kann ich auch verstehen. Das ist, ich meine, ich habe da Fire Emblem drauf gespielt, ich habe da Golden Sun drauf gespielt, ich habe da Mario drauf gespielt, ich habe da Zelda drauf gespielt. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Für mich hat es halt diesen, also wenn ich mich zurück erinnere, diesen wunderbaren, genialen, magischen Moment, wo wir endlich Mittagspause hatten und ich mich irgendwohin zurückgezogen habe an so einer komischen Stelle. Das war so ein altes, leerstehendes Gebäude, wo ich draußen auf der Veranda saß, einen Leberkäs-Sammel gefuttert habe, Eistee getrunken habe, eine geraucht habe und währenddessen Game Boy Advance gespielt habe. Es war surreal wie Hölle. Gebt uns die Zeit zurück. Aber es war cool. Die werden wir nicht wieder zurückbekommen. Ich weiß. Ach, es hat so Spaß gemacht dabei. Das Super Nintendo bei mir, weil es ist halt meine erste Konsole gewesen. Es hat fantastische Spiele gehabt, die ich alle geliebt habe und ich mir heute noch in den Arsch beiße, das Ding verkauft habe. Was wir da machen. Ich finde, ja, es ist Nintendo. Nintendo wird für immer da bleiben, wie schon erwähnt. Nintendo wird für jeden. Ja, die gehen nicht pleite. Nein, auch wenn die Leute, die den Nintendo ständig totreden wollen. Es ist fantastisch. Bullshit. Nach der Wii U haben ja alle gesagt, ja, Nintendo ist weg. Die publishen jetzt nur noch für Sony. Ach, ja, genau. Vergiss es. Absolut bescheuert. Also es ist. Nintendo wird. Da muss schon viel passieren. Nintendo ist eine der reichsten Firmen der Welt. Es ist so, Japan ist, es ist so, die Leute reden in der Rest der Welt davon, dass Sony den Konsolenmarkt regiert. Seid ihr mal in Japan gewesen? Ja. Die Japaner spielen alle zu 90% nur Switch. Mittlerweile Handy nur. Nein, wenn es um Konsolen geht, meine ich, spielen sie nur Switch. Wenn es um Konsolen geht, spielen sie nur Switch, ja. Wie gesagt, Nintendo ist Nintendo, Nintendo wird immer Nintendo bleiben. Wir freuen uns, also, es ist egal, ob was Neues rauskommt. Oder ob wir die alten Dinge nochmal spielen können. Wir lieben Nintendo. Nintendo ist für uns großartig. Kindheit wird für immer bleiben. Ist überhaupt ein Teil von uns. Wird nie weggehen. Ist ein Teil von uns, absolut, ja. Ich danke euch, Freunde, dass ihr mit mir in einem ganz, ganz kurzen Podcast über Nintendo gequatscht habt. Mit mir. Jederzeit. Immer wieder gern. Und dann würde ich tatsächlich sagen, Freunde, ich verabschiede mich auch von euch und sage hiermit die Worte, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber spielt Nintendo Games. Nintendo Games sind großartig. Es ist perfekt wie die komplette Familie. Es ist so. Kauft euch Nintendo Stuff und habt Spaß. Macht's gut.